Kurz zur Veranstaltung, warum wir das machen und zu den Zielen. Anfang 2014 zog mit der AfD eine recht neue Partei ins Europaparlament und über das Jahr auch in verschiedene Landesparlamente ein. Die Partei warb beispielsweise mit Mut zu Deutschland und Wir sind nicht das Weltsozialamt für die nationalistische und rassistische Abschottung in der Krise. Zudem vertreten sie ein reaktionäres Bild von Geschlecht und Familie, das Frauen, homosexuelle und transsexuelle Menschen abwertet und diskriminiert und wählen christlich-fundamentalistische Abtreibungsgegnerinnen in prominente Parteifunktionen. Der Sommer war geprägt durch sogenannte Mahnwachen für den Frieden, die vor allem von rechten antisemitischen Verschwörungstheoretikern organisiert und angeführt wurden. Hier wird nicht nur selbst den kleinsten rechten Gruppen eine große Bühne gegeben. Das Wort Frieden zieht junge, anpolitisierte Menschen ebenso an wie Teile der traditionellen linken Friedensbewegung. Eine diffuse, heterogene Querfront entwickelte sich. In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten finden bundesweit Demonstrationen unter dem Motto »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands« statt. Die Demonstrationen in Dresden erreichen zum Teil bis zu fünfstellige Teilnehmerinnenzahlen und bestehen aus einer diffusen Mischung aus vermeintlich besorgten Bürgern, Rassistinnen, Abtreibungsgegnerinnen und Verschwörungstheoretikern. Außerhalb Dresdens wird das Label Pegida vor allem von organisierten neuen Rechten, Neonazis und rechten Parteien von AfD bis NPD genutzt. An dieser Stelle sei nochmal für den kommenden Montag geworben. In Frankfurt soll der mittlerweile dritte Auflauf der Gruppe Pegida Frankfurt-Rhein-Main stattfinden. Laut FAZ von heute besteht die Anmelderin Heidi Mund bei diesem Mal sogar auf einen Marsch durch die Frankfurter Innenstadt. Gegenproteste und Blockaden finden ab 16.30 Uhr an und um die Hauptwache herum statt. Kommt vorbei. Die eben kurz angesprochenen Bewegungen beziehen sich in der jüngsten Vergangenheit trotz vieler Unterschiede positiv aufeinander. Wir wollen heute den Fragen nachgehen, ob im Jahr 2015 trotz dieser vielen Widersprüche eine große rechte Massenbewegung entstehen wird, welche Gefahren von dieser ausgingen und wie eine geeignete linke Gegenstrategie aussehen könnte. Dafür haben wir folgende Referentinnen. Als erstes Daniel Keil, Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Sammelbands Irrsinn der Normalität, Aspekte der Reartikulation des deutschen Nationalismus. Er wird die aktuellen Entwicklungen in einen gesellschaftstheoretischen Rahmen einordnen. Jutta Dittfurth ist Publizistin und Stadtverordnete für Ökolinks antirassistische Liste. Beschäftigte sich lange mit der Montagsquerfront und sagte in einem Interview kürzlich, dass wir derzeit die schlimmsten rechtspopulistischen, antisemitischen und rassistischen Aufmärsche seit 1945 erleben. Links von mir ein Vertreter des Antifa-Rechercheteams Dresden. Er wird die Erkenntnisse der Dresdner Pegida-Proteste schildern, Probleme der Gegenproteste reflektieren und Vorschläge für eine linke Gegenstrategie vorstellen. Voraussichtlich. Zum Teil. Wir fangen an mit Daniel Ganz. So, kann man das irgendwie hören? Ist das laut genug? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich werde versuchen, mich an die Viertelstunde zu halten. Und gleich vorweg, das in einen gesellschaftstheoretischen Rahmen einordnen, diese ganzen Bewegungen, das klingt jetzt auch ein bisschen groß. Deswegen möchte ich das runterbrechen auf sozusagen erstmal die Fragestellung, was sozusagen versammelt sich da auf der Straße, wie kann man das benennen, was sind die Kernelemente sozusagen der Ideologeme, die Ideologeme, die dort vertreten werden und propagiert werden, und dann in welchem Zusammenhang kann man das einordnen in sozusagen Prozesse der Entwicklung nationaler Identität in Deutschland, was jetzt eben nicht erstmal nicht heißt, dass man sozusagen wie häufig davon ausgeht, es ist ökonomische Krise, es gibt Modernisierungsverlierer und deswegen werden die Leute rechts, das wäre zu einfach, und diesen Krisenzusammenhang will ich auch jetzt heute nicht aufmachen, sondern eher versuchen, das an Debatten aus den 1990er Jahren und 2000er Jahren nochmal zurückzukoppeln. Und eventuell, wenn noch Zeit ist, das nochmal vielleicht grundsätzlich etwas zum Verhältnis zur neoliberalen Form des Kapitalismus sagen. Das vielleicht aber auch in der zweiten Runde. Man kann häufiger lesen, dass es mit Pegida und diesen Montags-Querfront-Geschichten eine neue Form rassistischer oder völkischer Mobilisierung, Massenmobilisierung gibt auf den Straßen und dass das tatsächlich eine neue Form ist, eine neue Form der Gegenaufklärung, die so massenhaft auf der Straße auftritt. Das heißt nun nicht, dem kann man einerseits zustimmen, andererseits heißt das aber nicht, dass die vertretenen Positionen gänzlich neu wären oder plötzlich aus heiterem Himmel kommen, sondern viel eher, viele dieser Positionen schon lange im Diskurs vertreten sind. Das Neue vielmehr ist, dass sie tatsächlich so verfangen oder sozusagen zu so einer Massenmobilisierung führen. Und das Neue ist auch, denke ich, dass tatsächlich Querfront-Bemühungen, gerade von genuin nationalsozialistischer Seite, fruchten. So ist. Also man kann das, wenn man sich früher anschaut, vor 10 Jahren gab es auch schon mal verstärkte Querfront-Bemühungen von Nazi-Seite aus. Das hat aber immer nur ganz punktuell funktioniert. Hier scheint das sozusagen seit diesen sogenannten Friedensmahnwachen tatsächlich viel eher zu greifen. Das Kernelement, warum man das völkisch nennen kann, ist eine Vorstellung des Volkes erstmal als einem organischen Ganzen mit einem, ich würde mal sagen, aggressiven Harmoniewunsch, sozusagen, der alles, was dieser natürlichen Ordnung widerspricht, nur als Feind oder als Ersetzung begreifen kann. Das als ganz kurzen Kernpunkt, der tatsächlich alle eint. Die zentralen Punkte, das sind glaube ich 6, die ich habe, die ich festgestellt habe in meinen Beobachtungen, sind sozusagen Klammern, die verschiedene Bewegungen mal mehr oder mal weniger vertreten, die aber, wo sie sich vielleicht auch widersprechen können, wenn man sich die Montagswerfern anschaut oder die ganzen Pegida-Geschichten oder sozusagen, was ich auch erzählen würde, diese antifeministischen Demo für alle und wie sie heißen, sozusagen gegen Bildungspläne demonstrieren. Sozusagen, da gibt es Klammern, von denen die erste vor allem das Bild ist, das Volk gegen die Parteien oder umgekehrt die Parteien gegen das Volk, dass sozusagen die Parteien nicht mehr das Volk vertreten und sich sozusagen entfremdet hätten vom Volk. Das zweite ist, das, was ja auch sehr bekannt durch die Medien geht, der Kampf gegen die Systemmedien, gegen die Mainstream-Medien oder gegen die Lügenpresse. Das dritte, wie gesagt, der Antifeminismus, der besonders als, ich würde das mal auch Antigenderismus benennen, der durchgängig bei der Montagswehrfront über Pegida bis hin halt, also da dann ganz offensichtlich als Zentrum zu diesen antifeministischen Aufmärschen gegen die Bildungspläne und oder gegen die sogenannte Frühsexualisierung der Kinder. Das nächste, eine Absage an das Links-Rechts-Schema der Politik, was in gewisser Weise auch an das Volk versus Parteien anschließt, sozusagen, dass Interessen eben das organische Gewachsene des Volkes nur zersetzen. Dazu gehört auch die Inszenierung als besorgter Bürger aus der Mitte. Und das Ergebnis davon ist zentral die Bestimmung des Hauptfeindes linker Mainstream und der Antifa als Schlägertruppe des Mainstreams. Dazu gesellt sich ein antiwestliches Ressentiment, was sich in einer Russland-Orientierung ausdrückt. Und das Ganze ist durchsetzt von oder auch jeweils als Ausdruck von rassistischen und antisemitischen Motiven. Diese Kernelemente lassen sich nun einerseits zurückverfolgen, wenn man das will, bis in die konservative Revolution der Weimarer Republik, die Nationalrevolutionäre und Nationalbolschewisten, und zum Zweiten in die jüngere Geschichte in neuer Form der neuen Rechten, der sogenannten, und dort auch bis in sozusagen den konservativen Teil der Parteien. Insbesondere würde ich sagen, dass im Kampf gegen die sogenannten Systemmedien sich zeigt, wie die Deutung gesellschaftlicher Diskurse von neurechter Seite aus mittlerweile als Grundlage für eine Massenbewegung dient. Und die Vorgeschichte dessen, wie sich das sozusagen eben nicht abseits eines hegemonialen Nationalismus oder abseits einer bürgerlichen Mitte entwickelt hat, möchte ich ganz kurz an einem Beispiel durchdeklinieren oder entwickeln. Also das Beispiel ist jetzt ein Zitat von dem Mitglied der Identitären Bewegung Sebastian Nobile, der ist in Düsseldorf geredet hat, auf der dortigen Dügi da hieß es, glaube ich. An dem relativ viele dieser genannten Kernelemente zusammenkommt. Ich zitiere, Zitat: "Und auch wenn heute das Thema unserer Demonstration Islamisierung ist, ist diese kulturelle Entwicklung doch nur die Sekundärinfektion. Die Erstinfektion sind Werterelativismus, ist der Kulturmarxismus, ist der Sozialismus in seiner wie schon immer schon in der Geschichte tief zerstörerischen Kraft. Aus der Frankfurter Schule nährten sich die 68er und diese sind nun durch die Institutionen marschiert. Die hängen in den Redaktionen, die hängen in den Büros fest und haben sich fett gefressen. Aus den Institutionen wird jetzt eine Politik gefahren, die immer unerträglicher wird, weil sie im Verbund mit Lobbyismus und ideologisch durchgeeichter Hinterzimmerdemokratie eine Situation schafft, in der nicht mehr die Wirklichkeit zählt, in der nicht mehr die Vernunft zählt, sondern nur noch schlecht durchdachte Utopie, die am Ende für alle Beteiligten nichts Gutes bringen wird." Soweit Sebastian Nobile. Das, was dort auftaucht, ist also zum einen sozusagen das Vokabular der Infektion, das heißt der Krankheit, dessen, dass etwas von außen kommt und einen eigentlich gesunden Körper angreift und schließlich zerstört. Dieses wird bestimmt als nicht ohne Grund als sozusagen die Frankfurter Schule Kulturmarxismus, gegen den es vorzugehen gilt, als sozusagen ersten Feind noch vor der Islamisierung der, in diesem Fall, weil sozusagen das im Vorfeld das Volk schon so zersetzt hat, dass überhaupt die fremden Elemente immer noch weiter hineinkommen. Diese Forderung kann man sozusagen zurückverfolgen, tatsächlich einerseits in der neuen Rechten bis in die Anfang der 90er, als es zum Beispiel einen Sammelband gab, der die selbstbewusste Nation hieß, aber zum anderen auch in die Normalisierungsdiskurse und Debatten nach 1990 in Deutschland. Diese bestanden, nachdem Deutschland wieder größer geworden war und der Ostblock zusammengebrochen ist, darin vor allem erstmal ein neues Selbstverständnis zu finden, die neue Rolle Deutschlands in der Welt und in Europa zu flankieren, die neue Machtposition auch in der Mitte Europas. Und diese neuen Selbstverständnisdebatten bestanden hauptsächlich darin, ein neues Vergangenheitsverständnis zu entwickeln. Dieses bestand sozusagen also durch die vom Historikerstreit bis sozusagen zur WM 2006, kann man das nachvollziehen, bestand vor allem darin, das gegenwärtige Deutschland abzukoppeln vom Nationalsozialismus, Auschwitz aus der deutschen Geschichte zu entsorgen und das jetzige sozusagen gleichzeitig als ein Gegenteil, als ein positive, ein Patriotismus zu setzen. In diesen Debatten um die Vergangenheit und darum sozusagen um die vor allem um die in der Argumentation von konservativer und rechter Seite aus gegen die Verbindung von Nationalismus mit dem Nationalsozialismus gab es von Anbeginn an sozusagen Formen einer Gegenargumentation, die darauf hinauslief, zu sagen, man muss jetzt auch die Denkverbote aufheben, die Denkverbote, die die Linken natürlich gesetzt haben, sagen, man muss aufhören, also Otto Graf Lambsdorff hatte das in der FAZ Anfang der 90er geschrieben, und sagen, dass man sich auch rechts positionieren muss und endlich Schluss sein muss, damit das irgendwie mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen. Und genau diese Figur, sozusagen, die auch in einer Form von Erinnerungsabwehr dient, die zum einen in den, die als Feinde angegriffen hat, die eben sagen, darauf verwiesen haben, immer wieder welche, dass der Nationalsozialismus auch eine Konsequenz von Nationalismus und Antisemitismus war, dass sozusagen die zurückgedrängt werden und das Zweite eben eine Verbreiterung, eine Vergrößerung der Möglichkeiten sozusagen des Vertretens konservativer Positionen. Diese und diese das Dritte, wenn man so will, ist, dass sich darin sozusagen dann auch immer genuin antisemitische Motive artikuliert haben und reartikuliert haben und erneuert haben, die genau in so also einer Erinnerungsabwehr bestanden und die auch zum, sich teilweise dann auch genuin wie bei Walser gegen Juden richteten. Also in der Walser-Rubis-Debatte zum Beispiel. Diese nationalen Selbstverständnisdebatten, die also im Kern darin bestanden, Deutschland von Auschwitz und vom Nationalsozialismus zu befreien und gleichzeitig sozusagen einen weltoffenen Wohlfühlpatriotismus auszurufen, hat in diesem Kern, in dieser Debatte sozusagen von insgesamt die Voraussetzung geschaffen, dass der Rahmen, in dem über nationale Identität diskutiert wird, nationale Identität selbst nicht mehr in Frage gestellt wird. Zweitens kam dabei heraus, die Selbstinszenierung als selbstbewusster Nation, sagen die, das aus dem Weg räumen aller möglichen Widerstände, des unmittelbaren Identifizierens mit der deutschen Nation und das Behaupten dessen als weltoffen. Hieran knüpft, wenn man so will, in einer neuen Runde gesellschaftlicher Auseinandersetzung unter Bedingungen der Krise, knüpfen diese neuen rechten Bewegungen an und versuchen genau daran sozusagen, also vertreten dabei Motive, die zum einen von normalen konservativen Motiven bis hin zu die versöhnen mit neonationalsozialistischen Motiven und insbesondere und darin sozusagen auch wiederum Motive dieser ganzen Selbstverständnisdebatten wiederholen, dass ich bin kein Nazi, ich bin Patriot, sozusagen, was man durchgängig hört, ist genau ein Motiv, was auf die Trennung des Nationalismus vom Patriotismus und die Trennung Deutschlands vom Nationalsozialismus in diesen Debatten sozusagen, was darauf zurückgreift. Wenn auch nicht bewusst, aber das wurde dadurch gesellschaftlich vorbereitet. Insofern ist, wie lange bin ich denn schon? 15 Minuten. Okay. insofern, das alles nur in ganzer, in aller Kürze. Man kann das noch viel ausführlicher natürlich machen. ist, denke ich, glaube ich, zu beachten, genau, also muss man, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch in einer Form bekämpfen will, muss man, darf man nicht auf den Fehler begehen und den Fehler begehen, sich auf den Rahmen einzulassen, der von den Selbstverständnisdebatten in Deutschland gesetzt wurde, der eben eine nationale Identität oder Nation an sich als unhinterfragbare Begebenheit nimmt, sondern genau dieser Rahmen sollte kritisiert und angegriffen werden. Du warst jetzt so diszipliniert, dass du mir gar keine Ausrede lässt, auch länger zu machen. Scheibenkleister. Ich jongliere hier schon dauernd mit meinen Papieren, weil man natürlich bei dem Thema sich immer zu sehr vorbereitet und weil alles immer zu lang ist. Also in meinem ersten Beitrag will ich einfach nochmal, weil ich einfach davon ausgehe, wenn ich mir so die Gesichter angucke, von denen ich nur einige kenne und viele nicht, dass es hier ein sehr gemischtes Spektrum von Menschen ist und manche das Thema schon gut kennen, aber einige in diesem Raum vermute ich das Thema auch gar nicht kennen, sondern jetzt neu drauf stoßen und das ist ja auch prima. Deswegen mache ich so ein bisschen Mischung aus Beschreibung und liefere ein bisschen Empirie und im zweiten Teil dann später, im kürzeren, werde ich noch was erzählen zu völkischen und Querfrontprojekten nach 1945 als Beispiele, damit wir das vielleicht ein bisschen leichter einordnen können, was gerade passiert. Und jetzt noch mal ein paar Sätze dazu, wie zufällig manche Kampagnen anfangen. Ich hatte für ein Buch über den Adel und die Juden, also elitären Antisemitismus, über Karl-Heinz Hoffmann recherchiert und habe da noch mal was gesucht und stieß im Februar letzten Jahres zufällig darauf, dass dieser frühere Chef der ja verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann, Zusammenhang, ich sage nur, da gibt es einen Zusammenhang, ich will ja nicht noch einen Prozess an die Backe, zum Oktoberfestattentat von München 1980, als ich recherchierte und stieß darauf, dass dieser Hoffmann zusammen mit einem gewissen Jürgen Elsässer, den ich von ganz früher aus den radikalen Linken kenne, einen Film machte, wo Hoffmann entlastet werden sollte von möglichen Vorwürfen, die es gegen ihn, Mitwisserschaft und sonst was, in Sachen Oktoberfestattentat ging. Ich dachte, was macht der da und die zusammen? Ich guckte also, was Elsässer macht und fand von ihm im Februar vor einem Jahr Aufrufe, die Montagsdemos, also diese kleinen gegen Hartz IV und so weiter, zu unterwandern und zu übernehmen, weil man dann anknüpfen könnte an die alte Parole der Leipziger Demos aus der Zeit der sogenannten Wiedervereinigung mit Wir sind das Volk und so weiter. Also war ganz klar der Plan von Anfang an und der rief zu diesen Demos mit auf, montags und gleich noch ein paar andere Demos, die sollten gekapert werden. Und so kam ich dann auf Meerholz und so weiter, musste mich mit diesem ganzen Pack auseinandersetzen und habe das, es war dann relativ schnell, wenn man sowas schon länger macht, relativ schnell bewertbar. Und habe dann in einem Interview, wie ich fand, sehr lakonisch und trocken und zutreffend gesagt, was ich von denen halte und dass diese verschiedenen Strömungen verbunden sind, diese verschiedenen Strömungen, die es bei den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden unter Wahrheit und Weltfrieden, machen sie es ja nicht, dass diese verschiedenen Strömungen, die es da schon sichtbar gab, verbunden werden durch einen sehr glühenden Antisemitismus. Das brachte mir eine Klage ein, die mich dazu zwingt, davon profitiert er jetzt, mich mit diesen Kreisen, mit diesen Ideologien, mit diesen Organisationsstrukturen näher zu befassen. Das waren heftige Auseinandersetzungen, die kann man nachlesen, die will ich jetzt hier nicht wiederholen, das würde einige von euch wahrscheinlich langweilen, weil sie es kennen. Fakt war aber, dass im Sommer die Auseinandersetzung letzten Jahres so zugespitzt war, dass diese Montagsmahnwachen für den Frieden, die wir im Allgemeinen nur als Warnwichtel bezeichnen, was den hübschen Nebeneffekt hat, dass sie sich immer so furchtbar darüber aufregen. Man muss sich also gar nicht anstrengen mit dem Spott, es reicht auch schon die leichte Nummer. Die zerfielen, aber als sich einige schon freuten, warnten andere, auch ich, davor, dass die nur in Einzelströmungen zurückverfallen und sich transformieren und sich neue Andockstellen suchen Und so war es denn auch. Sie tauchten dann maßgeblich im Herbst wieder auf und dockten an alte Teile der alten traditionellen linken Friedensbewegung. Und tatsächlich ließen sich einige da reinziehen, bundesweit in vielen Städten ganz intensiv, wie etwa Hamburg, viel stärker als in Frankfurt, in ein neues Querfront, rechtes Querfrontprojekt, das sich jetzt den schrecklichen Namen Friedenswinter 2014-2015 gegeben hat. Fakt ist in der Auseinandersetzung, ich habe in keiner Zeit meines Lebens, in der ich mich mit Nazis auseinandergesetzt habe, ob in den 70ern oder 80ern oder 90ern, nicht mal zu Zeiten von der Pogromzeiten von Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Solingen, so viel Hass und Drohungen, Mord, Vergewaltigung, sonst was für Drohungen abgekriegt, wie jetzt in der Auseinandersetzung mit diesen Friedensfreunden. Das fand ich schon relativ bezeichnend. Was daraus hervorgeht, ist, ihre Sprache ist extrem kriegerisch und gewaltförmig. Sie hassen, und das passt sehr schön zusammen mit dem, was Daniel erwähnt hat, mit dem, was eigentlich dem zugrunde liegt, nämlich dieser unglaubliche Hass auf alles, was Aufklärung, kritische Theorie oder gar Marxismus ist. Sie hassen Kritik. Kritik gilt grundsätzlich als böse. Kritik ist destruktiv. Es erinnert mich immer ein bisschen, das ist jetzt etwas polemisch, aber doch ernst gemeint, an Goebbels, der hat 1936 in der Auseinandersetzung über den Expressionismus und andere moderne Kunstformen die Kunstkritik verboten und gesagt, das müsse jetzt durch Zustimmung, Affirmation und Gefühl ersetzt werden. Und ich habe das Gefühl, das ist nie vergessen worden und erfährt jetzt eine Auffrischung. Aus der Sprache, die mich erreicht, so Drogen wie 88, du Nutte, Jüdin, gilt wohl als Schimpfwort, Goebbels, Hitlerkind und auch die Todesarten kann ich mir aussuchen. Ist es der Serbe, der mich für 150 Euro ermorden soll? Ist es der Komplizierte, der mir durchs Knie ins Auge schießen möchte? Ist es Christina Ehlen, die mich durch Verbrennung und Hinrichtung vor der Weltgemeinschaft loswerden will? Oder Helmut Schwarz, der anbietet, unter der Bedingung freien Abzugs mich in einem dunklen Raum zu erledigen? Oder ist es Simon, der Nutte Jutta den Schädel spalten möchte? Oder Tom Hansen, der mich bei lebendigem Leibe verbrennen? Also so geht das die ganze Zeit weiter. Das ist die Sprache, keine Sorge, ich bin da, hab da ein dickes Fell. Ich will euch nur zeigen, wie dieses Milieu tickt. Es gibt inzwischen, oder es gibt seit Juni, eine Studie der Technischen Universität Berlin über die Mahnwachen. Und mit der geht es ein bisschen so mit dieser ziemlich schlechten Studie der Technischen Universität Dresden über Pegida. Es gibt Leute, die können Studien einfach nicht lesen und manche können auch keine machen. Das Letztere gilt für die Dresdner, das Erste ist für die gilt nicht für die Berliner, die haben es gut gemeint. Aber bevor ich dazu ein paar Sätze sage, wie man das bewerten soll, das Milieu, soziologisch, ein Logikrätsel. Stellt euch mal vor, ein Mensch und ein Monat. Ein Mensch begeht an einem Tag dieses Monats, erschlägt er einen Flüchtling. An 28 Tagen trennt er seinen Müll sorgfältig und haut seine Kinder nicht. Und am 30. Tag wählt er Linkspartei. Wie bewertet man das? Ist das A, ein weitgehend friedlicher Mensch, 28 Tage oder 29? Ist das ein linker Wähler in der ersten Qualifizierung oder ist das dann doch ein rassistischer Mörder? Bei der Umfrage, das Umgehen mit der Umfrage lag gegen diese Logik oder in dieser Logik. Es kam nämlich heraus, dass ein beträchtlicher Teil der befragten Berliner Wahnwichtel die Linkspartei wählten. Was heißt das? Drei Kernaussagen dieser TU-Studie. 91% der Teilnehmer befragt wurden, Teilnehmer der Berliner Mahnwachen zur Zeit der höchsten Auseinandersetzung. Das heißt, alle wussten, um die Zugespitztheit der Fragen, alle wussten, was ihnen vorgeworfen wurde und die Mehrheit der Sprecher dieser antisemitischen Wahnmachen verteidigte ihre Organisationsstrukturen in ihre Denkweisen. Also so zugespitzt war es. Soziologen nennen das, dass die erwartbaren Antworten auf Fragen, die man stellt, man muss also methodisch sehr sorgfältig sein. Es kam in dieser zugespitzten, wo alle Beteiligten wussten, um welche Vorwurf es geht, folgende Antworten. Ich nenne nur drei Beispiele. Und das ist dann der Mörder, der an dem einen von den 30 Tagen einen Flüchtling erschlägt. Erstens, 91% der Teilnehmer glaubten ganz oder teilweise, dass Amerika bzw. das amerikanische Militär nur der Knüppel der Federal Reserve Bank ist. Dazu muss man wissen, dass diese Federal Reserve in diesen Warnwichtelkreisen permanent erzählt wird, als das sei eine jüdische Privatbank. Beides Bullshit, aber egal. Das ist die Konnotation und das ist der Knüppel. Das ganzen USA, der ganze Kontinent Amerika und das amerikanische Militär ist bis zu 91%, wie gesagt, der Knüppel der FED, also der jüdischen Weltverschwörung. Zweite Antwort, 47% halten es ganz oder teilweise für möglich, dass die Zionisten weltweit an den Hebeln der Macht sitzen. Kann man dann die Leute, die so eine Umfrage beantworten, nur weil sie vielleicht auch teilweise die Linkspartei wählen, als linke Wähler bezeichnen? Unseriös. Und das dritte ist eine sehr schlichte Sache. Eine Mehrheit wünscht sich wenigstens zeitweilig einen Führer. Also, Punkt. Ihr habt vielleicht über die Studie was gehört und vielleicht wisst ihr jetzt, dass es ziemlicher Quatsch war, was in den meisten Medien stand. Also wir müssen bewerten, was die inhaltlich tun. Genaueres zu den ideologischen Wahnvorstellungen an einigen Beispielen. Also wie gesagt, ich habe mir überlegt, mich jetzt entschieden, bei dem ganzen Papier, was hier liegt, ein bisschen Empirie zu liefern. Eine sehr typische Stimme aus dem Mainstream der Wahnwichtel war folgende Aussage. Die Juden sind keine Juden, sondern Satanisten. Darum darf ich gegen Juden sagen, was ich will. Und um von unserer Unterjochung durch jüdisch-satanistische Pornografie und das jüdisch-satanistische Finanzsystem abzulenken, haben diese Satansjuden den Holocaust erfunden, um uns damit noch mehr zu unterjochen. Von dieser Art von Aussagen gibt es Hunderte, wenn nicht inzwischen Tausende. Lars Mehrholz, jetzt komme ich zu den konkreten Handlungsfiguren. Lars Mehrholz ist der, der so tut wie, ich bin Kai aus der Kiste, ich komme gerade von nebenan, ich bin ganz unschuldig, ich wusste vorher nicht, aber jetzt ist der Weltfrieden in Gefahr. Der erklärte am Rand einer sehr großen und sehr umworbenen Kundgebung der Wahnmachen am 7. Mai 2014 einem Reporter von Voice of Russia in Berlin, worum es geht, Zitat, ein zentrales Zitat der Ideologen dieser Wahnwichtel. Und das sind ja die Vorläufer, ein Vorläufer, eine Unterströmung, die hinführte zu Pegida. Woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Betonung auf alle und auf 100 Jahre. Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt alles ein bisschen auseinanderklabüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die amerikanische Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, das muss er immer erwähnen, dass sie seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Und daneben platzierte er auf seine Seite eine antisemitische Anti-Rothschild-Karikatur, damit auch jeder versteht, was gemeint ist. Also die geradezu klassische Entlastung letztlich heißt, dass die Juden sind selber schuld an ihrer Vernichtung, weil es ja ihre Bank, die seit 100 Jahren weltweit für alle Kriege verantwortlich ist und für alle Scheußlichkeiten und damit natürlich auch für Auschwitz. Einer, der maßgeblich im publizistischen Feld als Miteigentümer des Magazins Kompakt dabei war, hielt 1993 eine Rede in Köln auf der Veranstaltung zu Ehren des Khomeini von Köln, dem Cemaleddin Kaplan, und sagte, wie die Türken, so haben auch wir Deutschen oft schon in der Geschichte für eine gute Sache gekämpft. Bis dahin wird es mir eigentlich schon reichen. Aber es geht weiter, obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren. Zitat Ende. Oder der, und das ist eine zentrale ideologische Figur, es gibt inzwischen Menschen, die sind nur durch YouTube-Filme von Ken Jebsen gebildet. Wie oft ich das, also ich setze mich gelegentlich, es sind so viele Massen von Diskussionen, ich kann die nicht alle führen, aber manchmal picke ich mir irgendwelche jüngeren Menschen raus, wo ich denke, da ist vielleicht noch was zu machen. Und dann frage ich sehr früh im Stadium der Diskussion nach den Quellen ihrer Weltanschauung. Und das ist fast immer Ken FM oder ähnlicher Scheißdreck. Und deswegen drei Zitate von ihm, mehr muss nicht sein. Die Hälfte kennt ihn ja auch. Er fragte einmal in einem Brief Angela Merkel, Zitat, warum ist Folgendes antisemitisch? Nationalzionisten haben Israel okkupiert, wie Nazis 33 Deutschland okkupiert haben. Für die, die es nicht gleich erkennen, da sind zwei Scheißaussagen drin. Erstens Nationalzionisten, soll man unbedingt abkürzen als Nazis. Also das ist das, die Anspielung auf die Gleichsetzung NS-Regimes und Israel. Und das Zweite ist, dass die Aussage, die Nazis hätten 33 Deutschland okkupiert, also die Unterstellung, sie seien angekommen wie Marsmenschen, natürlich eine Relativierung der Shoah ist. Und dann eins seiner berühmtesten Zitate, deswegen wurde er nicht entlassen, das waren dann andere Gründe, das ist immer ein bisschen falsch, aber er hat es geschrieben an einen seiner Rundfunkzuhörer: Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat, der Neffe Freuds, Bernes. In seinem Buch Propaganda schrieb er, wie man solche Kampagnen durchführt, also den Holocaust als PR. Goebbels hat das gelesen und umgesetzt. Demnächst erscheint auf Facebook-Seiten, das mache ich gerade mit ein paar Leuten zusammen, die vollständige, eine zentrale Rede von Jepsen, zionistischer Rassismus, die gutes Schulungsmaterial ist für Neueinsteiger, weil da diese antisemitische Ideologie sehr konzentriert drin ist. So, jetzt geht's weiter und der Strang, seht ihr schon, den ich ziehe, ist ein bisschen zu zeigen, dass diese ganzen sehr unterschiedlich aussehenden Unter- und Teilströmungen, ob bei den Wahnwichteln oder bei Pegida, in den diversen Fraktionen, dass es immer sich durchzieht als Verbindungsglied der Antisemitismus. Es gibt viel, wenige Medienbeobachter, eigentlich ganz, ganz wenige, weniger als eine Handvoll, die das mitkriegen, wenn sie zu Pegida hingehen und da mitdemonstrieren oder mitlaufen und komische Fragen stellen oder auch keine. Es gab einen, der war klüger und guckte besser hin, das war Denis Yücel von der Taz. Der lief mit und schrieb Folgendes: Ein Pegida-Mann sagt, bei den Nazis war auch alles nicht so, wie es immer heißt, wir Deutschen waren immer die Gearschten. Beim Ersten Weltkrieg, beim Zweiten und heute auch wieder. Das ist jetzt nur das Vorspiel. Dieses Wir schließt selbstverständlich alle jüdischen, kommunistischen, sozialistischen, anarchistischen, antifaschistischen und Deutschen aus der Volksgemeinschaft auch. Das ist ja dieses Wir, diese Konstruktion der Nation. Und wenn nicht Hitler und nicht die Deutschen schuld waren, wie dieser Pegidiot meint, am Krieg, wer dann? Und dann sagt er noch was, was Yücel zitiert und sehr gut hingehört hat. Und das geht so. Es gab eine bestimmte Interessengruppe, die war damals mächtig und ist es heute auch noch. Du musst nur ein bisschen nachforschen, dann wirst du es selber herausfinden. Ich sag nur, jeder kennt sie. Punkt Ende. Das heißt, jeder kennt sie, dann weiß auch schon jeder in diesen Kreisen, was gemeint ist. Es gibt heute praktisch den doppelt und dreifach verdeckten Antisemitismus. Über die Juden muss man nur noch raunen. Man muss sie überhaupt nicht mehr nennen. Man muss auch nicht sagen, ich mag sie eigentlich aber, sondern das läuft auf einer sehr viel tieferen Ebene. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gemacht, wo ich bei Telepolis gesagt habe, in Interviews geht es alles immer furchtbar grobschlächtig, was ich von dieser neuen völkischen Massenbewegung, wie ich die einschätze und wie ich den Friedenswinter einschätze. Und jetzt gibt es, und das ist interessant bei der weiteren Auseinandersetzung, es gibt einen kleineren, sage das immer sehr hoffnungsvoll, einen kleineren Teil, von nationalbolschewistischen Linken, die sich positiv auf diese Querfrontprojekte beziehen. Es gibt eine Facebook-Seite, da wird einem ein bisschen schlecht, die nennt sich Linksfraktionen. Früher war das, bis zu einiger Zeit, bis es zu viel Stress gab, war es eine junge Welt-Leserkreis-Geschichte. Das gefiel dann zu Recht und glücklicherweise einigen Leuten bei der jungen Welt nicht mehr, die mussten sich umnennen. Die Seite Linksfraktion dekoriert sich mit Bildern Marx, Luxemburg und Che Guevara. Und was sie dann sagen, etwa zu meinem Interview und der Bewertung des Friedenswinters als völkisches Querfrontprojekt, sagt einer, Petro Kreil, ich sei eine CIA-Linke mit lumpenproletarischer, protofaschistischer Gefolgschaft. Also die nachher bei mir klatschen, sind Lumpenproleten und faschistische irgendwas. So. Ich sei ein dekadenter, blaublütiger Abschaum. Susan Bonert, Autorin der Jungen Welt, die sich furchtbar aufregt, kleiner Werbehinweis auf dem Büchertisch, über mein Buch Entspannt in die Barbarei gegen Esoteriker, was ja eine sehr starke Fraktion innerhalb dieser Querfronten ist, sie sagt, das sei ein Psychogramm einer Seele, die ganz offensichtlich unter paranoiden Wahnvorstellungen leidet. Dem stimmt Pedro Kreil zu und er hat auch unter meiner Kritik an der Sekte Zeck gelitten. Das sei die faschistoide Dumpfheit dieser frühen antideutschen SA. Ein Rüdiger Hescher sagt, wir seien alle Faschisten mit stalinistischen Methoden. Und am Schluss in zwei Beiträgen, das nur zur Verdeutlichung für meine These mit dem Strang, der sich durchzieht, Ein Piet Wolfson klärt mein Geheimnis und sagt, sie wurde ja auch zur Vorstellung des Buches, gemeint ist der Baron, die Juden, die Nazis, nach Israel eingeladen. Und dem stimmt Chris Sedelmeier an anderer Stelle zu und sagt, Lügenjutta hat die, habe ich noch nie gehört vorher, die Tel Aviver Lizenz zur Menschenvernichtung. Das kriegt der Kritiker in diesem Land zu hören. Mehr tue ich ja nicht als kritisieren. So, und ich habe vielleicht noch 2-3 Minuten. Ich nehme sie mir jetzt an. Also dieses Querfrontprojekt Friedenswinter, was in manchen Städten hart durchschlägt, etwa in Hamburg, aber leider nicht nur da, ist ein Projekt der Verbindung von einem Teil der Warnwichtel mit Teilen der alten, also in Hamburg heißt das Hamburger Forum für Völkerverständigung und Abrüstung. Es sind sozusagen die Teile der klassischen alten Ostermarsch und traditionellen Friedensbewegung. Man muss dazu sagen, in Frankfurt oder in Hessen habe ich das so noch nicht vorgefunden und ich hoffe, es kommt auch nicht. Diese Friedenswinter-Demos werden von denjenigen Teilen der alten Friedensbewegung organisiert, die inzwischen sich mit diesen antisemitischen Ideologen verbindet haben. Und eine Figur, man muss ja auch immer das anschaulich machen, die Gedanken laufen ja nicht auf eigenen Füßchen, sondern in Köpfen von Menschen. Vielleicht sagt euch der Name Dieter Dehm noch irgendwas. Frankfurter, SPD früher, heute Linkspartei und da nationale linke Fraktion. Es gibt da auch andere Linke, um das deutlich zu betonen. Ich greife jetzt nur die nationalbolschewistische Fraktion an. Dieser Dem hat zum Beispiel, und das ist natürlich ein ideologischer Vorlauf zu dem, was jetzt beim Querfrontprojekt Friedenswinter läuft, definiert, was er unter antisemitischen versteht. Und er sagte, wir dürfen nicht zulassen, dass man den Begriff des Antisemitismus für alles und jeden inflationiert. Und dann hat er gesagt, was es ist. Antisemitismus ist Massenmord und muss allein dem Massenmord vorbehalten bleiben. Was bedeutet, die Protokolle der Weisen von Zion könnten in Schulbibliotheken stehen, jede Beleidigung, jedes Zotennachrufen irgendwelchen Schulkindern aus jüdischen Schulen wäre alles nur kein Antisemitismus und denkt euch den Rest selbst aus. Bei dieser ersten großen Friedenswinter-Demo in Berlin, über die die Junge Welt leider zum Beispiel falsch berichtet hat, die haben nur den Drewermann gezeigt und gelobt, was für eine angeblich tolle Rede der hielt, aber alle konnten ja in anderen kritischen linken Medien sehen, dass da hinterm Kopf transparent, Arm in Arm, Dieter Dehm, Lars Meerholz und Ken Jebsen sich fröhlich anstrahlend liefen und gemeinsam und auch Reden hielten. Auch Jebsen und Meerholz, obwohl das vorher gesagt worden war, das fände nicht statt und sehr verwirrend war auch. Es gab einerseits richtig gute Beschlüsse, etwa von DKP-Vorstand, auch nicht mein Milieu, aber man muss es doch zur Kenntnis nehmen, und von der GEW Berlin. Trotzdem ist zum Teil deren Basis mit Fahnen von GEW, mit Fahnen von DKP bei diesem Querfrontprojekt Friedenswinter mitgelaufen. Das heißt, es ragt in Berlin, es ragt sehr weit rein in Teile der Linken. Das lasse ich jetzt mal weg, den Teil. Also ich mache noch ein paar Sätze jetzt noch zum Schluss und dann zum nächsten Beitrag. Was diese Strömung der völkischen Querfront miteinander verbindet, ist eine manchmal eben auch links maskierte Form des völkischen Denkens. Ein Weltbild, das oft dichotom und schwarz-weiß ist. Ein Beispiel, weil der angebliche Weltfrieden so eine große Rolle spielt, weil EU und NATO kritisiert werden müssen, ganz klar, ist die russische Regierung dann plötzlich das Gute, wenn man so dichotom denkt. Aber antiautoritäre, emanzipatorische Linke haben nun mal alle Formen von autoritärem Staat, Imperialismus und Kriegstreiberei in der jeweils angemessenen Weise zu kritisieren. Das heißt, die politischen Interessen Russlands muss man dabei genauso kennen und nach Berechtigten und Nichtberechtigten unterscheiden wie andere. Wie will man sonst überhaupt eine politische Entwicklung verstehen? Eigentlich sind das ja Binsenweisheiten. Und diese neuen völkischen Bewegungen, nur noch mal zusammenfassen, haben natürlich, und das darf eigentlich irreführen, wenn ein Nazi sich mit einem Nazi streitet, ist der eine von beiden kein Antifaschist. Die haben untereinander Meinungsverschiedene, gerade wenn es so wie es jetzt, dass es Massenbewegungen sind, die die Straßen für sich erobern und in Größen auftreten, die wir seit 1945 tatsächlich noch nicht kennen. Das heißt, man muss die Unterschiede wissen, um das Gemeinsame zu erkennen, um sie richtig zu bewerten und nicht in Fallen zu laufen. Und hier verbinden sich, und das sei jetzt dann das Letzte, was ich dazu sage, Dumpfnationale, die aggressiv werden, wenn einer nicht käsehäutig und biodeutsch ist. Wir verbinden sich mit christlichen Fundamentalisten. Wir haben ja hier ein ganz neues Wort wie Mundpropaganda, diese Heiligen Mund in Frankfurt mit ihrem Freien Wähler-Ehegatten M. Römer, naja, das wird noch lustig. Wir haben Islamhasser, die oft das Hirn voller christlichem Fundamentalismus haben, das speist sich. Nationalkonservative Intellektuelle, ein Beispiel ist etwa der Gauland in der AfD. Wir haben Strömungen von Rechtsesoterikern verschiedener Art. Wir haben alle Sorten von Verschwörungstheoretikern, von solchen, die sich auf 9-11 beziehen, bis hin zu neuen. Ich habe ja inzwischen meine kleine Anekdote, ich habe ja meine eigene These, nachdem ich aus beruflichen Gründen zurzeit schrecklich viele Filme über den Zweiten Weltkrieg sehen muss und über Luftkämpfe, habe ich jetzt plötzlich begriffen, warum die so einen Schiss vor Chemtrails haben. Das ist ein nationaler Wahn. Das ist die Angst der Deutschen sozusagen vor den Flugzeugen, die man die anrichtet. Ganz doll, also kleiner Scherz. Ethnopluralisten, Nationalbolschewisten hatte ich schon. Das heißt, wir haben, um es kurz zu sagen, eine sehr komplizierte, sehr durchgeknallte, ideologisch aus mehreren Quellen sich speisende Gemengelage vor uns. Und darauf muss man sich vorbereiten, wenn man sich mit denen erfolgreich auseinandersetzen will. Danke. Also, hallo von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde jetzt versuchen, mal einen Blick auf Dresden zu werfen und die dortigen Pegida-Demonstrationen, die ja so ein Stück weit Ausgangspunkt für diese neuen rechten Massenmobilisierungen sind, die wir derzeit erleben und derzeit auch immer noch die ausnahmslos größten Mobilisierungspunkte. Vielleicht prinzipiell zur Einordnung noch vorneweg. Es ist nicht so, dass das völlig vom Himmel gefallen ist in Sachsen. Also es ist schon seit Ende 2013 festzustellen, dass es verstärkte rassistische Mobilisierungen gibt. Ein Ort, der da zu nennen wäre, ist Schneeberg. Von dem habt ihr möglicherweise auch schon mitbekommen. Das waren damals in einem relativ kleinen Ort, ich glaube 20.000 Einwohner, bis zu 2.500 Leute, die dagegen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende auf die Straße gegangen sind, auch gleich mit der Fackel in der Hand, also sehr symbolträchtig, sozusagen schon die Gewaltoption sozusagen anrufend. Das ist so seit diesen Tagen oder seit diesen Demonstrationen tritt das verstärkt in Sachsen auf, weil verschiedene neue Unterkünfte derzeit eingerichtet werden. Und ja, es gab anfangs sozusagen noch so einen Schwerpunkt, der eher um Leipzig herum lag oder auch in Leipzig, wo es Auseinandersetzungen gab, und es hat sich mittlerweile sozusagen eher auf Dresden hin verschoben und ist sozusagen auch Thema und kommt nicht nur sozusagen in Dresden zur Sprache, sondern eigentlich an jedem Ort, in dem irgendwie eine Asylunterkunft derzeit entsteht in Sachsen, gibt es im Regelfall rassistische Mobbildung, mindestens auf den Bürgerinnenversammlungen, die da stattfinden, wo Leute halt ihren rassistischen Hass freien Lauf lassen. In Dresden ging das dann mit Pegida am 20. Oktober los. Da haben sich erstmals 53 Personen zusammengefunden, um unter dem Titel Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Und das hat sich dann jetzt sozusagen bis in den Januar hinein massiv erweitert. Am 12. Januar war dann sozusagen der erstmals vorläufige Höhepunkt erreicht, als 25.000 Personen ungefähr, also das ist jetzt die Zahl der Polizei, es gibt ja unterschiedliche Ansätze zum Zählen, aber auf jeden Fall hohe Teilnehmerzahlen, also um die 20.000 Personen durch die Straßen gezogen sind. Der offizielle Auslöser, so sagt das Pegida oder die Organisatorinnen und Organisatoren selbst, ist interessant zu nennen, weil das so ein Stück weit auch schon gleich die rassistische Komponente in dieser Mobilisierung sehr deutlich und eindrücklich darstellt. Der Anlass war nämlich eine Kobane-Soli-Demonstration, die ein paar Tage vorher, Anfang Oktober in Dresden stattgefunden haben, wo sich kurdische Jugendliche mit dem Kampf gegen den IS solidarisiert haben. Und das haben sozusagen die Leute von Pegida mitbekommen und schreiben das auch relativ und das zum Anlass genommen, sozusagen dagegen müsse man was tun. Ich bringe da mal an der Stelle kurz ein Zitat von dem Impressum von Pegida auf Facebook. Da heißt es darin, Zitat, wir akzeptieren keine Hetze von irgendwelchen Salafisten gegen Ungläubige oder Andersgläubige. Wir akzeptieren in Europa keinerlei Tätigkeiten von IS, PKK, Al-Qaida oder wie sie alle heißen. Ja, schon, man sieht sozusagen so ein Stück weit einmal, wie radikal uninformiert man sich gibt. Also es ist sozusagen eigentlich auch total egal, wer da irgendwie man kommt halt irgendwie auch von seiner Scholle sozusagen das Bild und ist damit automatisch, wie auch immer, Salafist oder sowas. Auf jeden Fall etwas, was Pegida nicht in Deutschland haben möchte. Es zeigt zugleich auch so ein Stück weit den instrumentellen Charakter, mit dem argumentiert wird. Also das Argument, dass man sich sozusagen gegen Salafismus positioniert, scheint doch sehr stark instrumentell zu sein, weil es ein Thema war, was sehr gute Mobilisierungsfähigkeit derzeit sozusagen auch erreicht durch die internationalen Diskurse. Unseres Erachtens hat es schlicht und ergreifend die Funktion, die Tür zu öffnen, um sozusagen einen weiteren Diskurs auch ein Stück weit zu öffnen, der explizit rassistisch oder gegen Ausländer gerichtet ist. Zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass Pegida explizit gesagt hat, man will auch keine Kriegsflüchtlinge in Deutschland haben, weil auch dort sozusagen so ein kulturell rassistisches Bild dahinter steht. Diese Leute, die kommen aus dem Kriegsgebiet, die kennen das sozusagen aus ihrer Kultur nur so, dass Krieg herrscht und das entsprechend tragen sie sozusagen diese Auseinandersetzung nach Deutschland. Das ist sozusagen die Argumentation, die dahinter stand. Um das kurz noch zusammenzufassen, es gab dann sozusagen, oder was noch so Stationen oder Mobilisierungsschübe für Pegida waren. In Dresden wurde zeitgleich ein Maßnahmeplan für Asyl vorgestellt. Da gab es stadtweit verschiedene Bürgerinnenversammlungen, auf denen explizit sozusagen auch Pegida-Leute dann vor Ort waren, für ihre eigene Demonstration geworben haben, wo sich aber gleichzeitig auch immer schon von sich selbst ein rassistischer Mob gebildet hat, der sozusagen den Unmut gegen mögliche neue Asylunterkünfte sozusagen vorgetragen hat. Das endete meist immer in großen Schreiereien und Niederbrüllen der Leute, die da sozusagen die städtischen Pläne vorgestellt haben. Ein weiterer Punkt war im Oktober die Hogesa-Demonstration in Köln, die ja recht medial weit aufgegriffen wurde und wo danach festzustellen war, dass in Dresden auch nochmal deutlich mehr sozusagen Personen aus dem städtischen Fußballumfeld sozusagen mobilisiert werden konnten. Deutlich mehr heißt sozusagen, wir reden da so 1.000 bis 2.000 Personen in dem Spektrum. Im Dezember wurde das Thema dann auch nochmal in Talkshows aufgegriffen. Maybrit Illner, Anne Will hatte es, glaube ich, auch als Thema gehabt. Da gab es dann auch nochmal deutlichen Ansprung festzustellen, dass sozusagen die Zahlen weiterhin gestiegen sind. Darüber hinaus hat sich auch die AfD zunehmend auf diese Demonstrationen sozusagen zubewegt und inhaltlich festgestellt, dass sie gar nicht so weit auseinander liegen. Und es gab dann sozusagen tatsächlich eine recht offene Mobilisierung auch von AfD-Seiten in Dresden zu dieser Demonstration. Den vorläufigen Höhepunkt hat es dann letzten Endes mit den Anschlägen in Paris auf Charlie Hebdo erreicht, wo dann halt, das war dann der 12.1., die Demonstration danach, wo dann sozusagen bis zu um die 20.000 Personen sozusagen mobilisiert wurden. Die, das muss man so sagen, vorher sozusagen laut Lügenpresse schreien durch die Straßen gerannt sind und jetzt auf einmal gesagt haben, sie seien Charlie Hebdo. Das ist natürlich hochgradig absurd. Die Organisatoren bei Pegida sind definitiv keine Nazis. Das können wir sozusagen an der Stelle schon mal so festhalten, weil es so anfangs auch tatsächlich so ein Stück weit in der Debatte drin war. Es ist ein Orga-Kreis, der ungefähr aus 12, 15 Personen besteht, die irgendwie aus einem sozialen Zusammenhang stammen und miteinander befreundet waren und das sozusagen in die Hand genommen haben. Sie haben irgendwie weitreichende Kontakte in das Dresdner Türsteher- und Fußballmilieu, was so ein Stück weit auch dann später für die Antifa-Interventionsstrategien problematisch ist, aber dazu später nochmal mehr. Darüber hinaus war festzustellen, dass es eher Leute sind, die mit Politik bisher nicht viel am Hut hatten oder nur ausnahmsweise. Sie waren keine klassischen, also nicht in Parteien organisiert, hatten kein stringentes Programm verfolgt und hatten aber irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür, wie man Marketing macht. Dass sie sozusagen Politikanfänger sind, sieht man zum Beispiel auch daran, wie ihre Forderungen recht häufig überworfen wurden, wie die sich entwickelt haben. Das ging zum Teil im Wochentakt, dass sehr widersprüchliche Forderungen verlautbart wurden. Aktuell ist es irgendwie so, dass man ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild fordert, dass man mehr Polizei fordert, dass man außerdem Nulltoleranz für kriminelle Ausländer fordert, also Abschiebungen. Und dass man außerdem für Volksabstimmungen im bundesweiten Rahmen auf die Straße geht. Das sind sozusagen die Forderungen, die vom Burgerkreis offiziell verlautbart werden. Es ist schon auch immer festzustellen gewesen, dass zum Beispiel diese ganze Facebook-Geschichte, also dort wurde ja sehr massiv mobilisiert und sozusagen ist eigentlich auch die Keimzelle sozusagen für die Mobilisierung zu sehen, da die Kommentare, wenn man die sich dann anguckt, schon oft auch nochmal viel offener zu sehen waren, welche Position sozusagen tatsächlich vertreten wird oder was sozusagen das mobilisierte Publikum an Positionen vertritt. Darüber hinaus hatten die Orga-Leute tatsächlich vertreten einen sehr starken Führungsanspruch. Sie haben sozusagen, als sie dann festgestellt haben, dass ihnen das so ein bisschen gegen die Karre läuft, wenn Fernsehteams Leute auf ihren Demonstrationen interviewen, einfach gesagt, redet nicht mehr mit der Presse, weil es zu offensichtlich rassistisch war, was sie sozusagen von sich gegeben haben, haben das sozusagen gezielt gesteuert und versucht, sowas zu unterbinden. Parolenrufen wurde mehr oder weniger unterbunden. Das gelang in den ersten Wochen tatsächlich auch. Die Interviews wurden, also Interviews wurden sozusagen nicht mehr gegeben. Lediglich die Orga-Crew hat sich sozusagen das Rederecht herausgenommen und sozusagen dadurch den, die ganze Sache sozusagen in ihrem, mit ihrem inhaltlichen Anspruch sozusagen inszeniert. Bei den Teilnehmenden, zu denen können wir ungefähr sagen, dass, also zumindest in den Hochzeiten festzustellen war, dass etwa 40% aus Dresden kamen, 40% aus dem Umland und Sachsen und 20% dann sozusagen überregional angereist sind. Also es gab tatsächlich sehr weit angereiste Leute aus Österreich, aus Bremen, die dann die sehr augenfällig sozusagen zu sehen waren, wo das nachvollziehbar war, dass die sozusagen auftauchen. Das ist ungefähr so die Einteilung, wie sich die teilnehmenden Zahlen zusammensetzen. Unseres Erachtens ist es so, dass dass sich sozusagen vor allen Dingen die Leute mobilisieren, die mit diesen Studien zum Beispiel zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die da sozusagen immer zustimmen zu so einen Aussagen wie, die aus diesen Gruppen kommen, die 50% ausländerfeindlichen Themen sozusagen zustimmen oder also so einen Aussagen zustimmen. Und genau aus diesem Spektrum mobilisiert sich, glaube ich, die Leute, die sozusagen in Dresden auf der Straße sind. Sie sind eben sozusagen für Hetze offen, sie verhalten sich augenfällig unsolidarisch gegenüber Menschen, die sozusagen nicht deutschen Pass haben und sie sind für reaktionäre politische Ansichten offen und teilen natürlich in hohem Maße sozusagen rassistische, nationalistische und antisemitische Ressentiments. Davon unbeeindruckt ist trotzdem, dass sie sozusagen, also sie verorten sich trotzdem selbst auch im hohen Maß in der politischen Mitte, aber das zeigen diese Studien auch immer ganz recht deutlich, dass gerade die Leute, die zum Teil recht offen sozusagen rassistischen Aussagen zum Beispiel zustimmen, im gleichen Abendzug auch sagen, sie sind Teil der politischen Mitte. Das ist, glaube ich, immer noch so wichtig an der Stelle mitzusagen. Festzustellen war außerdem, dass durch diese inhaltliche Offenheit, mit der Pegida sozusagen auch vorgegangen ist, oder der Oberflächlichkeit, sehr viele Themen oder Spektren angesprochen wurden. Es wurden sehr viele Themen angerissen. Es gab auch immer also sozusagen mal den Schwenk zum Beispiel gegen die GEZ oder sowas. Das war auch tatsächlich mal Thema in den Reden und hat dann sozusagen auch diese Fraktion dann sozusagen mit Angebot unterbreitet, das dann dankbar angenommen wurde und die sich dann sozusagen auch mit dahin mobilisiert haben. Das geschah unseres Erachtens so ein Stück weit recht instrumentell auch zum Teil, um offenbar sozusagen mehr Masse zu mobilisieren. Der Nazi-Anteil, also wie gesagt, das ist, weil es immer so ein Punkt in der Diskussion ist, den schätzen wir selbst auch als nicht dominierend ein. Also wir haben es wahrscheinlich mit vierstelligen Zahl von Nazis auf so einer Demonstration zu tun. Das ist eigentlich für gewöhnlich, wenn man sozusagen bundesweiten Maßstab anlegt, für viele Städte schon ein Ausnahmezustand, wo bis zu 20.000 Leute irgendwie mal auf die Barrikaden gehen oder sowas. Dresden läuft das einfach so damit derzeit. Das ist, glaube ich, das Bedenkliche an dem Punkt. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Punkt zur Frage, warum das ausgerechnet in Dresden oder in Ostdeutschland so massiv Zulauf hat. Da ist uns vor allen Dingen aufgefallen, dass viele der Leute, ein Großteil der Leute, die sozusagen mobilisiert werden, aber auch ein Großteil der Leute, die das organisieren, so etwa um die 40 Jahre alt sind, 40, 45 Jahre alt sind. Das heißt, die haben sozusagen zur Wiedervereinigung, ja, die Wiedervereinigung sozusagen als relativ entscheidenden Moment wahrscheinlich in ihrem Leben mitbekommen, der sie sehr geprägt hat. Das merkt man auch daran, dass sie sozusagen diese symbolische Adaption vornehmen, also dass man Montag als Demontag aussucht und dass man sich sozusagen auf das Wir sind das Volk rufe bezieht. Man will das sozusagen offenbar sozusagen versuchen, dieses Bild von, man hat damals mit Druck der Straße die Regierung gestürzt, wieder sozusagen als aufzurufen, weil man das sozusagen als eigenen positiven Teil der Biografie kennt. Zugleich ist es auch so, dass enttäuschte Hoffnungen, die sozusagen mit dieser Wiedervereinigung verbunden wurden, ebenfalls sozusagen thematisiert werden und dort sozusagen mit vorgetragen werden. Daher resultiert so ein Stück weit auch wahrscheinlich dieses Bild von der Politik, die nach wie vor, wie sozusagen zu DDR-Zeiten lügen würde und sozusagen sich von der alten Politikergarde nicht unterscheiden würde. In dieser Zeit sozusagen der Wiedervereinigung ist auch hat sich sozusagen bei dieser Altersgruppe letztendlich auch so ein relativ starkes Misstrauen und Distanz zu staatlichen Organen herausgestellt. Die Reaktion war damals oft, dass man sozusagen die Dinge selbst in die Hand genommen hat und ja, sozusagen das macht, was jetzt eben auch gerade in Dresden sozusagen zu erleben ist. Man hat auch damals die Erfahrung gemacht, dass es kaum polizeiliche Verfolgung zum Beispiel gibt, wenn man ja, auf der Straße zum Beispiel Ausländer angreift. Eine weitere Ebene, die da noch mit reinspielt, ist eben die Betonung der Einheit des Volkes und die völkische Idee, die sozusagen ja auch damals schon sozusagen dem Wiedervereinigungsspektakel sozusagen sehr stark mit enthalten war. Es gab sozusagen die Entwicklung von Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk. Es ist anzunehmen, dass viele der Leute, die sozusagen damit dabei waren, tatsächlich dieses Wir sind ein Volk sehr besonders als positiv betrachten. Und in der Folge gab es dann eben so ein knallhartes Aussortieren auch in Ostdeutschland, wer sozusagen zur Volksgemeinschaft dazugehört und wer nicht. Das war sozusagen die rassistische Mobilmachung Anfang der 90er Jahre, die unseres Erachtens in der Qualität immer noch unerreicht ist. Aber ja, wo es tatsächlich eine sehr starke Annäherung sozusagen festzustellen gibt. Auch dort war sozusagen die Erfahrung für die beteiligten Leute, also so 15- bis 20-Jährigen, die das sehr massenhaft, diese gewalttätigen Proteste gegen Asylunterkünfte damals zum Beispiel getragen haben und auch die Angriffe ausgeführt haben, dass es keine Verfolgung gibt und dass man sozusagen die Politik zur Reaktion zwingen kann. Und diese Erfahrung versucht man sozusagen heute offenbar wieder ja, sozusagen auf die Straße zu tragen und es ist schon sehr stark anzunehmen, dass ein beachtlicher Teil der Leute, die in Dresden zum Beispiel unterwegs ist, genau diese Erfahrung in den 90er Jahren zum Beispiel gemacht hat. Das ist im Übrigen auch dieselbe Altersgruppe wie zum Beispiel die Leute Uwe Böhnhardt oder Uwe Mundlos, die sozusagen sich im NSU organisiert haben. Die haben sozusagen ja, eigentlich auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht und kommen auch aus so einer selben Altersgruppe. Das ist sozusagen immer, und es ist auch tatsächlich sozusagen festzustellen, dass genau diese Leute, die sozusagen in den 90ern, Anfang der 90er schon aktiv waren, als Nazis, als Faschos, heute genau wieder sozusagen auf den Demonstrationen sehr massenhaft auftauchen, obwohl sie lange Zeit sozusagen sonst nicht zu sehen waren und nicht organisiert waren. Das ist, glaube ich, für uns immer noch ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, wenn heute sozusagen von besorgten Bürgern die Rede ist. Das ist ja auch in dem Fall hochgradig absurd. Zum Abschluss vielleicht noch 2 Minuten, weil ich sollte ja auch noch was sagen, was sozusagen gemacht wurde von allen. Kann ich auch im zweiten Teil machen. Genau, mach es im zweiten Teil. Ich versuche mich wieder kurz zu halten. Zum Ärger auf Ihrem Podium. Sehr gut. Ja. Okay, ich möchte sozusagen vielleicht nochmal 3 Punkte, 3 kurze Punkte machen. Also einmal nochmal aufgreifen, sozusagen dieses Verständnis von Kritik als quasi Vernichtungswille. Ja, genau. Dass kommt ja auch nicht irgendwo her. Das ist sozusagen auch aus dem Arsenal neurechter Strategien im Kampf gegen die sogenannte Political Correctness oder in Deutschland die historische Korrektheit. Da hatte ich auch noch ein Zitat dabei von Ulrich Schacht aus dem Sammelband Die selbstbewusste Nation. Der schreibt über die Kritiker der nationalen Identität. Und der totale rhetorisch-diskursive Vernichtungswille gegenüber allen konstitutiven Tatsachen und Aspekten der eigenen nationalen Identität, ihrer historischen Voraussetzungen wie gesellschaftlichen, ordnungspolitischen und mentalen Ausformungen und Konsequenzen ist, in seinem blindwütigen Antriebsmotiv, jetzt kommt's, identisch mit dem totalen Vernichtungswillen NS-Deutschlands gegenüber dem jüdischen Volk. Das sozusagen ist eine... tatsächlich eine gewichtige Strategie, sich selbst als Patriot in die Rebellenposition zu bringen und gegen einen bösen Zeitgeist zu stellen, der einen doch irgendwie vernichten und kaputt machen will. Und diese Linken sind doch eh eigentlich die schlimmeren Nazis. Das ist sozusagen medial verbreitet worden, dann spätestens mit Sloterdijk und Sarrazin. Sozusagen, also auch Sloterdijk unterstellt seinen Kritikern Mordlust, Vernichtungswille. Sarrazin hat ähnliche Formulierungen. Leute reden, also Gegner von Leuten wie Habermas, reden dann von pestartiger Virulenz, der Political Correctness, des Gutmenschentums und so weiter. Und sozusagen, also treffen, ich meine, die auf die gezielt wird, die angebliche Meinungshoheit haben, das sind dann halt so Gestalten wie Habermas oder Honneth oder so, also jetzt auch nicht wirklich unfassbar linke Leute, die total vernünftiges Zeug erzählen oder so und die unfassbar kritisch sind. Nein, das sind halt irgendwie so... Das fällt einem halt tatsächlich dazu nichts ein, weil also das, die Konsequenz daraus ist natürlich, dass man selbst sozusagen aus einer seiner, dass das eine ganz gute Anzeige ist für die eigene Position, wenn man versucht, eine radikalere Kritik zu formulieren und sozusagen darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Man ist halt irgendwie extrem marginalisiert und der ganze Diskurs im Moment läuft auch darauf hinaus, dass man sozusagen auch medial im Prinzip nur noch als SA, Antifa, Steine schmeißende Horde wahrgenommen wird. Und das ist sozusagen ein großes Problem für tatsächlich eine sinnvolle. Andererseits soll dann das auch nicht abhalten, trotzdem. Das zweite ist nochmal zwei Beispiele oder ein Beispiel sozusagen für so, woran man so Querfrontverbindungen tatsächlich erkennt. Also das ist jetzt sozusagen bei mir ein zeitlicher Zufall, weil ich das am gleichen Tag entdeckt habe. Ich habe mir ein Video angeschaut von der Rede von dem Anmelder von Pegida in Kassel. Tut sich. Sozusagen und auf jeden Fall, das ist so ein AfD-Mensch und der bewirbt dort auf ein Buch von Mr. Dax von Dirk Müller, diesem angeblichen Börsenexperten, der in alle Talkshows eingeladen wird, weil er so toll die Wirtschaft verstanden hätte. Am gleichen Tag bin ich dann zufällig darüber gestolpert, dass sozusagen über eine dieser Watch-Seiten, dass irgendwie dort auch im gleichzeitigen Umfeld Lars Mehrholz ein Video von Dirk Müller anempfohlen hat zum Anschauen, wo er bei Markus Lanz sitzt, sozusagen, also so viel zu den Mainstream-Medien, und dort die Geschichte des Josefspfennigs erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine übliche Geschichte von Zinskritikern. Dirk Müller erzählt die da auch und alle sind total interessant und wortwörtlich, wie das in diesem Video zu sehen ist, kann man das nachlesen bei Gottfried Feder im Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft. So, und sozusagen dieser Dirk Müller hat halt, also das Buch war jetzt ein anderes, das ging über die Euro-Krise, wo er auch irgendwie sozusagen Verschwörungen, theoretisch, dass die USA und irgendwie Griechenland in die Krise gebracht hätte, weil da irgendwelche Bodenschätze seien oder so, also so ein Quark. Sozusagen, das ist sozusagen eine medial präsente Verbindungsfigur von verschiedenen Bewegungsausformungen, wenn man so will. Und insofern auch wie sozusagen als normaler Gesprächspartner dieser Dirk Müller dann in Talkshows wahrgenommen wird, zeigt auch nochmal an, wo tatsächlich sozusagen die politische Stimmung irgendwie gerade liegt, würde ich sagen, und wie es um politische Bildung oder so steht. Und das Dritte, vielleicht auch nochmal sozusagen so wissenschaftlich gesehen, diese Studien, die gemacht wurden, auch über Pegida, die eine hattest du ja erwähnt, die war relativ schlecht gemacht von der TU Dresden, und dann gab es noch die zweite von diesen Protestforscherinnen aus Berlin und aus Frankfurt, waren glaube ich auch welche dabei. Aber das, was sozusagen da insgesamt auffällt, ist, dass medial sind solche neofaschistischen, neovölkischen Bewegungen anscheinend eine Sache für A, Protestforscher oder B, für Werner Patzelt. Und sozusagen aber irgendwie kaum für Rechtsextremismusforscher oder für Leute, die irgendwie Studien schon jahrelang zur politischen Ausrichtung der sogenannten Mitte in Deutschland machen. Die kommen mal ganz am Rand vor, in irgendwelchen Spartenzeitungen oder so werden die mal gefragt, aber sozusagen so großmedial wird das nicht wahrgenommen. Ich denke, dass es da tatsächlich für eine weitere Auseinandersetzung einen ziemlich guten Anknüpfungspunkt gibt, wenn man sich sozusagen tatsächlich nicht nur, dass das medial ja auch fast kaum gemacht wird, sich mal die Reden anzuhören und diese Reden abzugleichen mit Studien zum Beispiel von Leo Löwenthal, Falsche Propheten, sozusagen, als er in den 40ern im Umfeld sozusagen der Studien über den autoritären Charakter auch amerikanische Agitatorenreden untersucht hat und so nach Motiven eingeteilt hat. Und wenn man das sozusagen abgleicht, dann kann man da ganz viel dran sehen, wie sich sozusagen, wie wenig sich einerseits in solcher Form von Agitation verändert hat und zum anderen aber auch, was sich verändert hat. Und das wäre dann natürlich nochmal zurückzukoppeln an die veränderten oder an die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen dieser Agitation. Aber das ist, glaube ich, das wäre tatsächlich mal lohnenswert, also sozusagen so eine Art Aktualisierung dieser autoritärer Charakterstudien zu machen. Und ich glaube auch, dass, wenn ich es finde, ich finde es natürlich nicht, oder doch, zu viel Papier, ich hatte so ein schönes Zitat von Löwenthal. Habe ich noch kurz Zeit? Ah. Hier, weil ich finde, ich glaube sozusagen, das ist beendet sein Buch Falsche Propheten, von dem ich gerade gesprochen habe, und das ist eingerahmt von der Zusammenstellung von echten Zitaten von Agitatoren, überschrieben mit, was der Agitator sagt, dann kommen sozusagen die Untersuchungen und am Schluss kommt eine kurze Passage von anderthalb Seiten, was der Agitator meint. Also so eine Übersetzung von Löwenthal. Und da schreibt er, was ich glaube ich bis auf ein paar Kleinigkeiten auch tatsächlich heute noch gilt, er schreibt: Anstatt mit den Unterdrückten und Leidenden gemeinsame Sache zu machen, schließt euch mir an. Ich verspreche euch weder Frieden noch Sicherheit noch Glück. Ich erzähle euch nichts von Individualität, was immer das Wort bedeuten mag. Ich verachte solche Schlagworte, wenn ich sie auch gelegentlich, wenn es passt, selbst verwende. Wenn ihr euch mir anschließt, verbündet ihr euch mit Kraft, Stärke und Macht, den Waffen, die am Ende alle Streitigkeiten entscheiden. Ich biete euch Prügelknaben an, Juden, Radikale, Plutokraten und sonstige Kreaturen, die unsere Fantasie erfinden kann. Wir können sie beschimpfen und schließlich verfolgen. Worin besteht schon der Unterschied? Es ist ja gleichgültig. Es kommt nicht darauf an, dass sie eure wahren Feinde sind, solange ihr sie ausbündern und eure Wut an ihnen auslassen könnt. Ich biete euch nicht eine Utopie, sondern einen realistischen Kampf um den Knochen im Maul des anderen Hundes. Das ist unser Programm. Nicht Frieden, sondern ständiger Kampf ums Überleben. Nicht Überfluss, aber den Löwenanteil. Könnt ihr, wenn ihr realistisch seid, mehr erwarten? Um das zu erreichen, müsst ihr mir folgen. Wir wollen eine Bewegung des Schreckens organisieren. Wir werden uns mit den Mächtigen verbünden, um einen Teil ihrer Privilegien zu gewinnen. Anstatt Gefangene werden wir Polizisten sein. Und ich bin euer Führer. Ich werde für euch denken und euch sagen, wann was zu tun ist. In meiner Führerrolle werde ich euch euer Leben vorleben und ich werde euer Beschützer sein. In der Hölle meiner Erbarmungslosigkeit winkt euch ein trautes Heim. Und ich glaube, das passt ganz gut. Schönes Zitat. Schönes Zitat. Ja, also ich will jetzt nichts verdoppeln von dem, was Daniel und der Genosse aus Dresden vorher gesagt haben. Deswegen nur noch in diesen 10 Minuten, die ich jetzt im zweiten Teil habe, ein paar Sätze, die den Versuch machen, die Diskussion noch ein bisschen zu erweitern, weil wir auch vielleicht das Angebot machen sollten, unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Biografien verschiedene Angebote zu machen, wo man ansetzen kann. Völkisches Denken ist ein hochwirksames Gift gegen Emanzipation und Klassenbewusstsein. In einer Volksgemeinschaft gibt es keine Linken und keine Rechten mehr, keine Herrschenden und keine Ausgebeuteten, nur noch Deutsche. Das heißt, völkisches Denken schlägt Klassenbewusstsein. Damit ist auch gleichzeitig ein Teil des Zwecks definiert. Eine völkische Bewegung entstand, was man, wenn man es ein bisschen historisch angeht, wissen muss, im 19. Jahrhundert. Und ihre Wurzeln liegen in den deutschen Gegenbewegungen zur französischen Revolution, dem großen Schreckgespenst der deutschen Eliten, in konterrevolutionären und anti-emanzipatorischen Strömungen wie der Romantik. In Frankfurt soll jetzt ein Romantikmuseum gebaut werden, weil es so schöne Texte von den Arnims und anderen gibt. Über Kritik soll nicht geredet werden. Wurzeln liegen auch in den antinapoleonischen Befreiungskriegen, in der verspäteten Nationenbildung dieses komischen Landes und im deutsch-französischen Krieg und so weiter. Völkische Germanideologie pflegt Werte wie Rasse, Überlegenheit und Auserwähltheit. Das zieht sich durch in die heutigen modernen Strömungen. Nicht alle Völkischen sind oder waren religiös, aber immer ist das Volk. Und deswegen finde ich auch so Plakate, auf denen steht, wirr ist das Volk, nur pseudowitzig. Ich finde die ziemlich schrecklich, weil das vordere Komische sich verbündet mit einer Affirmation von das Volk. Es muss nur ein besseres sein. Aber immer ist das Volk eine eigene Art auf Basis von Blut und grenzt andere aus. Und zu den Ausgegrenzten gehören immer die Juden und immer Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Das deutsche Volk ist eben nicht, und da ist auch schon der Sprachgebrauch gelegentlich zum Kotzen in den Medien, Volk ist eben nicht le peuple, the people oder auch nicht el pueblo, sondern das sind die Leute, die irgendwo leben und die eine Gemeinschaft bilden. Das ist ein anderes Verständnis als dieses verfluchte Volk. Die soziale Utopie der frühen Völkischen war ein großgermanisches Reich von, mal hieß es von Skandinavien bis zur Adria, mal von Bologna bis zur Narva oder von Besançon bis zum Schwarzen Meer. Das erinnert und bringt uns zu den heutigen geostrategischen, etwa eurasischen Konzeptionen, wie etwa der großrussischen Nationalisten, die Vorstellung haben von einem Reich von Lissabon bis Vladivostok als Gegenmodell zu EU und NATO und den USA. Einer dieser eurasischen Ideologen ist der russische Soziologe Alexander Dugin, über den in diesem Land viel zu wenig gewusst wird. Einer seiner deutschen Jünger ist übrigens ein gewisser Jürgen Elsässer, über den ich jetzt ansonsten erstmal kein Wort verliere. Über den Zusammenhang NSDAP-Völkisch bewegen sage ich jetzt nichts mehr. Das ist, glaube ich, ausreichend im Beitrag auch oder wird verstanden. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, etwa. Ich will damit niemanden kränken, aber ich will nur sagen, das ist schon eine sehr lange Wurzel und als alte Linke muss ich das einfach auch erzählen. Völkisches Denken hat heute sehr unterschiedliche Erscheinungsformen. Etwa als die Piraten als Partei aufkamen, keine Sorge, ich sage jetzt nicht, Piraten sind ein völkisches Projekt. Ich kriege gerne immer Prügel für Sachen, die ich wirklich sage und meine und nicht für irgendwelche Missverständnisse. Das sind sie nicht. Aber es fiel mir doch auf, als ich mich vor 2 Jahren mit denen etwas intensiver beschäftigen musste, dass in manchen ihrer Kreise es, wenn ich über Marx oder Marcuse sprach, um auch mal rauszukriegen, wie die ticken, eigentlich eher leere Augen und Nichtwissen da war. Aber sobald ich, das war dann so ein Test, Anspielung auf Mystery-Spiele und Fantasy-Literatur machte, floppten sofort alle Details von Nebenfiguren und Spielcharakteren und sowas auf. Da geht es rein. Also ich halte die Schiffbrüchigen nicht für eine völkische Partei. Ist nur ein Beispiel, wie sich völkische Denkweisen in alternativen Bewegungen verwässert wiederfinden lassen. Und das betrifft eigentlich das ganze Spektrum, etwa von Fantasy-Literatur und Fantasy-Filmen. Nehmen wir doch den so beliebten Herrn der Ringe. Die Elben sind das edle Volk, schön, hellhäutig und groß, mehr wert als andere. Die Hobbits, tump, klein, gedrungen, eher das sozusagen proletarische, das Pöbel, Spießbürger und Lanzer im aufopfernden Einsatz für die edle Rasse der Elben. Und die Orks, böse, dunkle, unwerte Leben, das die Lichtgestalten bedroht und das natürlich, um die Helden zu feiern, vernichtet werden muss. Also wir finden das in ganz vielen. Wir finden das natürlich Denkweisen ähnlich diesen, nicht gleich, aber ähnlich, in verschiedenen Querfronten. Dieser Begriff stammt aus den 1930ern, aus der konservativen Revolution und ist immer schon gewesen, Details lasse ich aus Zeitgründen alle weg, ist eine rechtsextreme Bündnisstrategie, bei der versucht wird, ideologische oder programmatische oder personale Andockstellen zu Linken oder Alternativen oder auch in linksbürgerliche Milieus zu finden, um das völkische und faschistische Lager zu vergrößern, also die Volksgemeinschaft und was darunter verstanden wird. Denn üblicherweise ist das Bindeglied immer eine positive nationale oder gleich völkische Identität. Es gab nach 1945 das Problem für überzeugte Nazi-Ideologen, etwa für einen gewissen Haferbeck, Werner Georg Haferbeck, der war ein Schützling des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess und selber ein NSDAP-Mitglied in vielfältigen Funktionen. Leute wie er mussten sich überlegen, mit welchen neuen Begriffen, mit welchen Konzepten und Projekten finden wir neue Jünger und Anhänger. Sie schielten dabei nach den Erfahrungen der außerparlamentarischen Revolte auf alles, was sich so alternativ links oder halblinks gab. Die Haferbecks gründeten, also es war ein Ehepaar, das Collegium Humanum in Flotow, schon 1963. Die blieben relativ lange unbekämpft. Es dauerte in die 80er, bis wir begriffen, was die da taten, machten dann Veranstaltungen. Und typisch war, die Haferbeck tauchte mit Begleitung auf einer Veranstaltung von mir auf. Und der erste Satz, war irgendwann Mitte der 80er war, das mit den 6 Millionen ist nicht wahr. Die flogen raus und es dauerte noch, weiß nicht, 20, 28 Jahre, bis dieser Verein, der mit staatlichen Geldern unterstützt wurde, dann verboten wurde. Das zweite Beispiel, weitgehend unbekannt, ist, es gab Ende 1977, das ist einerseits Deutscher Herbst, Stammheim, parallel dazu, eine der erfolgreichsten, militantesten und gleich massenwirksamsten Bewegungen, die Anti-AKW-Bewegung, sozusagen, das ist meine politische Sozialisation ganz maßgeblich mit. In der Zeit ist kaum bekannt, dass die NPD glaubte, weil diese Bewegung durch den Staat, durch diese bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse so zerschlagen war, dass für die NPD, dachte sie, ein Vakuum entstanden ist, dass sie gewissermaßen die ökologische Frage für sich okkupieren können. Und die Andockstellen in faschistischer Ideologie sind so Sachen wie eine bestimmte völkische Definition von Umweltschutz, Lebensschutz und so weiter. Und das musste man nur neu ein bisschen sprachlich ausrichten. Es ist kaum bekannt, aber die NPD und auch die jungen Nationaldemokraten versuchten 1978, 79 eine grüne Partei zu gründen. Drittes Beispiel, sind die Nationalrevolutionäre um Henning Eichberg. Die fing an in den 70ern, wurden wirksam in den 80ern. Das ist einer, der sich auf Otto Strasser bezog, also den sogenannten linken Flügel der NSDAP. Das ist natürlich auch Quatsch. Eichberg bezog sich auch auf Niekisch. Also das ist die Achse für die sich theoretisch ideologisch interessieren. Die Nationalrevolutionäre bezogen sich auf den Befreiungsnationalismus und suchten da Andockstellen zu linken Strömungen, auf den Regionalismus, auf den Kampf gegen die Supermächte USA und Sowjetunion, sie sprachen, sehr beliebt auch bei Anthroposophen, vom dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und das war ihr Besonderes und das Gefährliche, ich fand das einzig Gefährliche, sie verfeinerten ihren Rassismus zum Ethnopluralismus. Damit war die kulturelle ethnische Reinhaltung von Staaten und Gesellschaften gemeint. Die Ethnie hier definiert nach Zugehörigkeit zu einer Kultur, um sie von anderen zu unterscheiden. Diese Konzepte haben später Öko-Alternative aufgegriffen in den USA. Das sei nur erwähnt, ist es etwa das Konzept des Bioregionalismus. Das heißt, Menschen haben da zu leben und da zu bleiben, wo sie geboren sind. Das sind dann keine Staaten, also ganz furchtbar antinational, sondern das sind Bioregionen, die definiert werden durch Gebirgsverläufe, Flüsse, was auch immer. Und dieser ursprüngliche Raum, in den auch keine Fremden einzudringen haben, wird auch militärisch verteidigt. Letztes Beispiel, ein ganzer Komplex, den werde ich nicht ausführen, nur andeuten. Es gibt seit den 1990er Jahren immer wieder aufkommt, immer wenn man denkt, man hat es gerade geschafft, die sozusagen bis zur Selbstzerlegung gegen sie aufzuklären, kommen neue Wellen davon. Germanenkulte, Neuheidentum, zeitweilig ging das rein bis in die anarchistische Szene in Berlin, grauenhaft. Das zweite ist immer wieder aufwabernd seit den 90ern bis heute etwa in Occupy oder stellenweise auch bei Attac. Dieses, was Daniel vorhin so schön schon sagte, mit der Zinsknechtschaft und dem Gottfried Feder, die modernere Variante davon heißt die antisemitische Wirtschaftstheorie von Silvio Gesell, den die Anarchisten, Karin Kramer Verlag, mal als den Marx der Anarchisten verkauften. Also ich erkenne diese neueren Texte von denen nicht auf Anhieb wieder, weil die ihre Sprache inzwischen den neuen, jüngeren Occupy und auch zum Teil ja politisch nicht so schrecklich gebildeten Szenen immer wieder sehr geschickt anpassen, aber die Denkmuster bleiben gleich. Das heißt, man muss immer tiefer graben, um das dann auch herauszufinden. Macht die Beweisführung manchmal kompliziert, aber man findet es immer. Der ganze Komplex der Tierrechtsprojekte, nicht des radikalen Tierschutzes, nicht mein Thema, nicht mein Problem, sondern der Entwertung des Menschen und der Gleichsetzung mit welchen Tiergruppen auch immer, bis hin zur Infragestellung des Lebensrechts von behinderten Säuglingen etwa in der Schule Kaplan, in der Schule Peter Singer oder welche auch immer. Es geht hin bis zu die Vergleiche von Hühnerlagerhaltung mit KZs. Also das zieht sich überall durch und taucht immer wieder auf, auch jetzt wieder. Und dann der ganze Komplex, den tippe ich nur an, ist die Entwertung des Menschen, das Ausgrenzen des Anderen, des Fremden, also diese Denkweisen in einer bestimmten Form, wenn sie sich ökologisch rechtfertigen, also ökorassistische Organisationen wie etwa Earth First, radikale Aktionen gegen die Abholzung von Wäldern in Kalifornien, tolle Aktion, bis man hinguckt, dass sie auch ziemlich rigide Aktionen machen gegen die Einwanderung von Mexikanern, weil die USA angeblich überbevölkert ist, oder die Projekte Ecopop wie in der Schweiz, wo gesagt wird, aus ökologischen Gründen, nur zum Naturschutz in der Schweiz müssen wir jetzt sozusagen die ganzen Fremden draus halten. Das wabert sich rein und ich finde da immer, wo ich mich heute jetzt aus der anderen Sicht mit den Mahnwichteln, mit ihren Unterströmungen, ich gucke mir wirklich sehr genau an, was lesen die, woher speist sich das, was sind deren Helden, Ideologen, Gurus, und überall treffe ich auf die gleichen Leute, die auch in dem einen oder anderen der von mir jetzt eben scheinbar so fremden, scheinbar so anderen Projekte vorgekommen sind. Und das ist ein richtiges Netz und die Schwerpunkte richten sich auch nach Zufälligkeiten aus. Wer hält gerade eine tolle Rede, wer stirbt, wer macht den besten Film, welche Bewegung geht wo auf die Straße, wo knüpfen die an aktuellen politischen Konflikten an? Und die ganze Frage, die über allem steht oder was das alles immer wieder bündelt, ist, dass in kapitalistischen Zentren, wenn es Krisen gibt oder wenn sich Teile des Bürgertums von Krisen auch nur bedroht fühlen, das zeigt ja auch die Heidmeier-Studie, auf die ich nicht genug oft genug hinweisen kann, sehr groß, dass immer in solchen Zeiten krisenhafter Bedrohung oder Einbildung größere Teile des Bürgertums autoritär, reaktionär, fremdenfeindlich, entwertend gegen andere, sozialverächtlich, vereist und verroht reagieren und dass wir das, was wir jetzt erleben, unter diesem Dach eben auch wiederfinden. Danke. So, ich würde jetzt in meinem zweiten Teil nochmal kurz so ein bisschen auf die Gegenproteste eingehen und vielleicht auch auf die Frage, was man tun kann, wobei ich da mich ein Stück weit zurücknehmen würde und sage, ich kann hier keine Lösung dafür anbieten, zumindest nicht, was Pegida anbietet, angeht. Da sind wir derzeit, glaube ich, eher in einer komplizierten Situation. Aber vielleicht zum Beginn nochmal einen kurzen Blick. Also das ging im Oktober los, wurde vorwiegend über Facebook mobilisiert von Leuten, die man sozusagen auch noch nie auf dem Schirm hatte. Das war sozusagen ein erstes Problem, was man hatte, dass man überhaupt erstmal erkennen musste, mit wem man hat man es genau zu tun. Es gab in den ersten zwei Wochen, wo das sich die Teilnehmerzahlen auch schon verdoppelt haben, fast von 53 auf 500, schon so erste vereinzelte Proteste, aber auch dort ist es dann schon zu Übergriffen sozusagen auf Leuten gekommen, die gegen Pegida Position bezogen haben. Ab der dritten Woche wurde es dann, hat es letztendlich die klassische Antifa-Strukturen haben das aufgegriffen und Antifa-Demos gemacht, um das überhaupt zu thematisieren, dass die, diese Pegida-Demonstrationen sozusagen in Dresden stattfinden. Bis dato war das quasi kein nennenswertes Thema. Es war auch quasi für die Polizei kein nennenswertes Thema. Die standen trotz der Tatsache, dass da was weiß ich 500 Leute unterwegs waren, zum Teil nur mit einer Handvoll Streifenwagen im Umfeld drumherum und haben die weitgehend laufen lassen, obwohl das schon auch rein äußerlich leicht zu erkennen ist, dass das ein Publikum war, das im Zweifel sehr unangenehm werden kann. Das war gleichzeitig auch immer ein Problem sozusagen für die Antifa-Demonstration, also so übliche Blockadekonzepte oder ähnliches waren schon allein zahlenmäßig nicht zu stemmen. Also Dresden hat zwar eine beständige Antifa-Szene, aber die ist zahlenmäßig relativ klein und marginal. Und was ihre Position angeht, die Demonstrationen, wenn sie liefen, dann relativ kontinuierlich, waren etwa 400-500 Leute im Durchschnitt da jeden Montag. Parallel dazu ist Pegida, allerdings hat sich sozusagen im Wochenrhythmus die Teilnehmerzahl mehr oder weniger verdoppelt, was die Interventionsmöglichkeiten sozusagen mit dem vor Ort mobilisierten Antifa-Spektrum schlicht und ergreifend, ja, darauf beschränkt, die Leute zu informieren, dafür zu werben, dass noch mehr Leute auf die Straße zu kommen und sozusagen ja dafür zu sensibilisieren, dass Pegida ja tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem ist. Das war sozusagen eigentlich die erste Phase. Und das hat ein Stück weit gedauert. Ich glaube, nach etwa 6 Wochen ist es dann tatsächlich so ein Stück weit gelungen, auch eine überregionale Mobilisierung hinzubekommen mit einigen Gruppen von aus Sachsen und ja, umliegenden Bundesländern. Das lief dann so ungefähr 1500 Leute oder sowas, die dann auf der Demonstration waren. Ein Schwerpunkt der Demonstration war zum anderen noch die Zusammenarbeit mit der kurdischen Community in Dresden, die im Vergleich zu westdeutschen Städten auch eher zahlenmäßig klein ist. Also das, wir reden hier von wenigen 100 Leuten. Also es ist nicht so, dass da irgendwie massives Mobilisierungspotenzial oder sowas dahinter steht. Aber sozusagen das Ziel war genau dieses Kobane-Soli-Thema, was sozusagen ja eigentlich aus ist, auch für Pegida war, wieder aufzugreifen und sozusagen einfach ja, sich auch mit den Leuten sozusagen solidarisch zu erklären und da dieses wichtige Thema sozusagen weiter aufzugreifen und auch voranzutreiben. Im Zuge dieser Demonstration ist es einmal gelungen, sozusagen die Route zu blockieren von Pegida. Also das war zu dem Zeitpunkt auch schon eher der sehr schwierige Situation, also man muss sich das vorstellen, die Demonstration von 6.000 Pegida-Leuten wurde von 300 Polizisten abgesichert und dann gab es halt die Blockade. Letzten Endes daran gehindert wurden die Leute von Pegida, sozusagen die Plakate selbstständig zu räumen, wurden sie von den Ordnerinnen von Pegida. Also das war eine sehr lange Zeit sehr angespannte Situation und hätte durchaus auch schief gehen können. Später sind dann, ja, sozusagen im Zuge dieser Mobilisierung ist es dann aber so ein Stück weit gelungen, auch sozusagen die anderen Bündnisse aus Dresden, Dresden-Nazi-Frei, das sozusagen ja dem 13. Februar Mobilisierung sozusagen immer gemacht hat, mit auch zu aktivieren wieder. Darüber hinaus hat sich an der Universität ein Bündnis gegründet, Dresden für alle heißt das, und das sozusagen auch ja, das Spektrum der Leute, die sozusagen die Proteste tragen, wurde damit geweitet. In den Höchstzeiten wurden da, glaube ich, bei den Demonstrationen ja, bis zu 10.000, 15.000 Leute mobilisiert. Das ist dann allerdings relativ rasch aufgrund der Dauerbelastung, also man ist halt wirklich so in einem Dauermobilisierungszustand, Woche für Woche, sind die Zahlen dann auch gesunken. Also zuletzt lagen die, glaube ich, so bei ein paar tausend Leuten, so 5.000, 4.000, 5.000 Leute, die da noch relativ regelmäßig auf die Straße gehen. Von Stadtseiten gab es relativ früh so eine Positionierung, die recht deutlich war, aber die letzten Endes irgendwie auch keine wirksame Mobilisierung der Bürgerinnenschaft oder sowas zeitigt. Also das verhallt so ein Stück weit. Die hatten auf jeden Fall das Problem, dass sie die Asylunterkünfte ja letzten Endes einrichten müssen, also die brauchen die Plätze. Die haben schlicht und ergreifend das Problem, dass sie immer dort, wo sie sozusagen damit aufschlagen, Widerstand bekommen. Sie bekommen Klagen, sie bekommen Bürgerinitiativen, die irgendwelche Eingaben machen oder irgendwelche Petitionen sammeln. Und deswegen war die Stadt da relativ früh relativ deutlich positioniert. Im Unterschied dazu hat man dann natürlich eine politische Ebene im Land Sachsen, die schlicht und ergreifend oftmals Wasser auf die Mühlen von Pegida gegossen hat. Also ein Innenminister, der dann eben angekündigt hat, Sondereinheiten einzurichten zur Bearbeitung von Kriminalfällen oder Kriminalfällen krimineller Ausländer. Was völlig absurd war an der Stelle, weil, wie gesagt, Sachsen, der Anteil, es gibt da keine hervorragende Ausländerkriminalität oder sowas, die irgendwie auch nur ansatzweise überdurchschnittlich oder aus dem Durchschnitt herausfallen würde. Darüber hinaus ist es auch in Sachsen üblich, dass man sowieso nicht mit Linken oder irgendwie zivilgesellschaftlichen Initiativen redet. Es wurde dann selbst mal irgendwie eine Kundgebung organisiert, die ursprünglich unter dem Titel stattfinden sollte, eine Stadt, ein Land, ein Volk. Das war sozusagen die Idee der CDU Sachsen, wirksam auf Pegida zu reagieren. Was soll man dazu noch sagen? Es wurde halt dann durch Intervention von Gewerkschaften und der SPD, die ja auch in der Landesregierung sitzt, dann doch noch irgendwie zu irgendeinem Vielfaltsslogan umgemodelt. Aber beschreibt so ein Stück weit, glaube ich, auch das politische Problem, mit dem man noch zu tun hat. Das Wort Patzelt ist auch gefallen, Professor Patzelt. Also man hat tatsächlich so einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der sehr stark darauf aus ist, sozusagen Dialog derzeit zu suchen. Das ist gerade so eigentlich eins der Hauptprobleme, mit dem man konfrontiert ist, dass man den Leuten austreiben muss. Man muss mit denen nicht reden, aber das wollen derzeit eigentlich so ziemlich alle. Das ist ein sehr wesentliches Problem. Die Strukturen sind letzten Endes dauerüberlastet. Dazu kommen ein massiver Anstieg rassistischer Gewalt. Also das sind wirklich, es häufen sich die Zahlen, die Opferberatungsstellen ist mehr oder weniger überlastet. Wir haben es montags letzten Endes mit sowas wie einer national befreiten Zone zu tun, schlicht und ergreifend durch die Tatsache, dass die Demo stattfindet, weil sich Leute, die sozusagen nicht als Bio-Deutsch sozusagen gesehen werden, nicht mehr auf die Straße trauen können und sich sozusagen zu Hause einschließen müssen. Darüber hinaus ist es auch so, dass sozusagen der Versuch, in Kontakt mit den Geflüchteten zum Beispiel in Dresden zu kommen, sich als sehr schwierig herausstellt, weil halt dezentrale Unterbringung, die sind zum Teil unheimlich weit über die gesamte Stadt verstreut, da irgendwie überhaupt eine sinnvolle Struktur, überhaupt die Leute erstmal zu finden und zu kontaktieren und ihnen irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren oder mit denen ins Gespräch zu kommen, erschweren. Das sind sozusagen sehr schwer. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, so eines der wichtigen Punkte, der sozusagen in nächster Zeit auch weiter verfolgt werden wird oder verfolgt werden muss, dass genau die Betroffenen rassistischer Gewalt sprechen können, dass sie einen Raum bekommen und dass sie sich irgendwie einen Raum in der Stadt auch nehmen und dass sie ermutigt werden, sich selbst zu organisieren. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil sozusagen von Antifa-Anti-Arbeit, der sozusagen versucht wird, irgendwie umzusetzen in Dresden, in Sachsen. Es gibt da schon auch sehr gute Selbstorganisierungsbemühungen und ist, glaube ich, Aufgabe aller Antifa und Antifa-Strukturen, genau das zu unterstützen, so gut es geht. Ein Punkt ist da zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen, am 28. Februar ist in Dresden eine bundesweite Demonstration geplant, die sozusagen von Geflüchteten organisiert ist und die genau sozusagen sich jetzt den Raum nimmt und klar machen will, uns kotzt es hier an, wie wir mit uns umgegangen wird. Uns kotzt es an, dass wir hier wie wir hier behandelt werden. Wir sind hier nicht freiwillig hier und wir erwarten einfach, dass wir grundlegende menschliche Standards sozusagen eingehalten werden. Darüber hinaus muss es halt weiterhin Ziel sein, sozusagen diese ganze Dialogbereitschaft wieder ein Stück weit zu brechen und zurückzudrängen. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man zum Beispiel Leute wie Patzelt tatsächlich auch mal wissenschaftlich unter Druck setzt. Was wir uns immer so ein bisschen fragen ist, wo sind die Wissenschaftler, die ja eher links sind oder was auch immer, die es auch möglicherweise in Frankfurt gibt. Warum setzen die sich nicht mal mit Puzzle wissenschaftlich auseinander? Ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, denn seine Studien sind zum Teil halt, wie halt festgestellt wird, Mist. Da muss man auch einfach mal knallhart draufhauen und dem irgendwie sozusagen zurückdrängen, weil so eine Leute dominieren halt auch so ein Stück weit so eine Berichterstattung und das macht es nur zusätzlich schwerer. Darüber hinaus brauchst du perspektivisch irgendwie eine Lösung, wie man mit Pegida umgeht. Momentan ist es ja so, dass es sozusagen eine Spaltung gibt. Es haben sich ein paar aus dem Orga-Kreis verabschiedet. Das liegt ja an Unterschieden, also vermutlich daran, dass manche sozusagen zu offen rassistisch auftreten oder zu offen mit rechten Leuten sozusagen zusammengehen wollen oder zusammenarbeiten. Das hat jetzt zur Folge, dass jetzt erstmal am nächsten Sonntag sozusagen die erste Pegida-Abspaltung sich trifft und eine Demonstration für 5000 Leute angemeldet hat. Müssen wir abwarten, wie groß das dann tatsächlich wird. Und dann am Montag darauf dann die nächste stattfindet, was die Situation natürlich nicht erleichtert. Möglicherweise ist das aber auch schon so eine Art Abgesang, erstmal zumindest temporär, dass ja, sich sozusagen diese Mobilisierung, die auch in der vorletzten Woche tatsächlich ein bisschen abgeflaut ist, vielleicht erstmal ein Stück auseinanderbricht und sich dort ja, zumindest dieser große Mobilisierungserfolg Dresden selbstständig so ein Stück weit zumindest zerlegt. Wenn das nicht der Fall ist, wäre es natürlich trotzdem gut, perspektivisch irgendwie mal nachzusetzen mit einer größeren Mobilisierung, die schlicht und ergreifend nicht aus sächsischen Antifa-Strukturen nur zu stemmen ist. Also da braucht es Support von außen, weil, ja, das, also zumindest, wenn man das Ziel hat, den auch tatsächlich, das könnte man ja auch diskutieren, die sozusagen auch von der Straße wegzubekommen. In Leipzig zumindest hat das relativ gut funktioniert. Die dortige Legida-Bewegung, da lief er jetzt auch noch parallel. Der hat zumindest jetzt erstmal die nächsten Demonstrationen alle abgesagt, nachdem es recht erfolgreiche Blockaden immer in dem Anfahrts- oder in den Zulaufwegen zu diesen Kundgebungen und Demonstrationen gab. Das hat sich als durchaus wirksam erwiesen, trotz einer massiven Polizeipräsenz von bis zu 4000 Cops, die da wirklich die Route für diese Ablegerdemonstration tatsächlich hermetisch freigeräumt haben. Also das war wirklich auch noch so ein Problem, mit dem man in Sachsen zu tun hat. Demonstrationsfreiheit wird das als hohes Gut geschätzt, sofern es nicht die Leute sind, die antifaschistische Anliegen haben. Darüber hinaus, ein weiterer Punkt, der glaube ich noch wichtig wäre, es braucht verstärkt tatsächlich wieder eine antifaschistische, antirassistische Organisierung, sowohl regional als auch überregional. Da fehlen derzeit Strukturen, die schon mal vorhanden waren, die man vielleicht aus guten Gründen zur Seite gelegt hat, aber die zumindest sozusagen was Mobilisierungsfähigkeit angeht, tatsächlich nützlich waren, über die man mal auch in Zukunft oder auch nicht zu lange, in nicht zu langer Zukunft wieder nachdenken sollte, wahrscheinlich. Genau, das wären erstmal, glaube ich, so die Punkte, die ich noch ein bisschen hätte. Ja, vielen Dank an euch drei für die sehr spannenden Beiträge. Weil wir es vorhin verpeilt haben, wir haben den Spendeneimer, den würden wir jetzt gerne rumgehen lassen nochmal, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, dankeschön. Ansonsten haben wir jetzt noch Zeit für Fragen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln immer drei. Also bitte kurz. Sollen wir das Mikrofon rumgeben? Schau, okay. Ja, ich wiederhole immer die Frage. Ja. Vielleicht aufstehen, damit sie hier hören. Also, manche kennen mich vielleicht, manche kennen mich nicht. Ich bin ja Montag für Montag auf der Hauptwache, seit 10 Jahren schon. Du kennst mich bestimmt. Und zum einen, ich finde es ganz toll, was da zurzeit alles läuft. Und dass man denen auch keinen Raum lässt. Oder vielleicht ein kleines Eck, wo sie sich das vergnügen können. Aber nee, kein Fußball, den Faschisten so heißt. Schaffen haben wir jetzt nicht geschafft zurzeit. Aber was mir jetzt etwas zu kurz kam in alle drei Redebeiträge, Jutta hat es etwas angesprochen. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, als es da um die Warnmache da ging. Ja, und habe gesagt, die wollen Frieden, aber sind keine Antifaschisten. Hä? Geht sowas überhaupt? Also mein Arbeitskollege hat es überhaupt nicht verstanden, dass sowas überhaupt möglich ist. Genauso, wenn wir uns jetzt angucken, was ist zurzeit los, Tarifauseinandersetzungen. Sag ich doch heute Morgen zu meinem Kollegen, du, mit dir kann ich nicht vors Tor gehen. Du kommst doch aus Polen, ja? dann hat er schallend gelacht, weil er wusste ja, warum ich das gesagt habe. Ja? Weil das ist, wenn man das mal auf den Punkt bringt, was die da von uns wollen oder was die da für uns, über uns sagen wollen, ja? Dann würde das doch jede Tarifauseinandersetzung und jede Solidarität kaputt machen. Und das ist doch auch Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Sinn und Zweck von der ganzen Sache ist die Spaltung von Leuten, die sich selber organisieren, zu einem Zweck, um sich um ihre Rechte zu kümmern. Ob es jetzt die Frauen sind, ob es ums Gesundheitssystem geht, ob es um die Umwelt geht oder sonst irgendwie. Sinn und Zweck ist doch, den Widerstand der Menschen kaputt zu machen durch Spaltung. Und dafür ist jeder Chauvinismus recht. Ja. Ich bin auch der Heinrich Becher, Attac-Frankfurt. Ich bin auch dafür, dass man differenzierte Analysen macht. Bitte auf, Mikro. Auf der anderen Seite, kann auch laut reden. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, notwendig, die Opposition zu konzentrieren. Wir sehen, und das haben die Analysen ergeben, dass das faschistische Netzwerk praktisch eine zentrale Aufgabe hat. Die nutzen alles, um das umzufunktionieren, die Krise des Kapitalismus selber wegzubringen. Das ist die ganz entscheidende Sache. Die nutzen jedes Mittel, um davon abzulenken, dass praktisch über unsere Regierung, unter Führung unserer Regierung in der EU, Maßnahmen gegen die Bevölkerung getroffen werden. Dass die Spaltung, die soziale Spaltung permanent größer wird und dabei suchen sie selber mit allen Mitteln das völkisch rumzudrehen. Das ist eine alte faschistische Strategie. Der Hitler und die Nazis haben nichts anderes gemacht. Die haben praktisch den Widerstand gegen den Kapitalismus so funktionalisiert, dass sie gesagt haben, das Parlament ist eine Schwarzbude. Sie haben nicht erklärt, das Parlament vertritt einige oder die meisten die Interessen der herrschenden Klasse, sondern es ist eine Schwarzbude. Dann haben sie gesagt, wir müssen das Kapital bekämpfen. Aber das Kapital ist so bekämpft worden, schaffendes Kapital war deutsch und rassisches Kapital war jüdisch. Also die Spaltung, die kapitalistische Krise wegzubringen. Und von daher denke ich, dass es eine ganz wichtige Sache ist, dass wir nicht nur den Antifaschismus organisieren, das ist sicher eine wichtige Sache, sondern dass wir, dass die linke Bewegung selber über ein Netzwerk eine Perspektive entwickelt, um diese Sache umzukehren. Und ich denke, dass da Bewegungen wie in Griechenland, in Spanien und in Portugal über diese linken Parteien selber eine Umkehrbewegung eingeleitet werden kann, die diesen Merkel-Gabriel-Kurs torpediert und selber auch bei uns dafür eintritt, dass die Linke so stark wird, dass die nicht mehr ihre Politik machen kann. Okay. Ja. Ich wollte erstmal noch den Referenten danken. Haben sehr ausgezeichnete Beiträge zusammen. Wenn jetzt Pegida morgen verschwinden sollte, dann verschwinden aber zwei Sachen nicht. Also einmal diese neurechten Demagogen, ja, die sind halt bekannt, und die wissen, wie sie weiterhin Leute instrumentalisieren können. Und dann natürlich diese extrem heterogene Gruppe von Leuten, die da mitmarschieren. Ja. Die werden sich irgendwann eine andere Plattform suchen. Ja. Also das, was den Beitrag über die Querfronten anklagt. Das heißt, im Kern hat man das Problem nicht aus der Welt geschafft. Deswegen, also ich als Italiener habe ich halt immer den Vergleich mit Italien gemacht. Ja? Und ich war der Meinung, dass es in Deutschland viel getan wird für eine Aufarbeitung der Geschichte, für Aufklärung, dass die Presse hier differenziert und seriös ist. Trotzdem sind immer wieder faschistische Tendenzen zu beobachten. Ja? Die entwickeln sich auch immer in jeder Generation weiter. Deswegen frage ich mich halt, wie kann man dem Problem jetzt konkret entgegentreten? Ja? Weil ein Verbot von Pegida wäre gesetzlich auch nicht durchzusetzen. Wie sehen langfristige Lösungen aus? Immerhin gibt es hier noch keine rechte Partei im Ausland. Okay, wollt ihr antworten? Ja? Wollt ihr antworten? zur langfristigen Perspektive kann ich was sagen. Und zu dem anderen. Na komm. Nee. Dann ruhig jemand anderes. Na, ich kann vielleicht zur langfristigen Perspektive, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast, gerade eben als letzte Frage oder Beitrag, dass Pegida, wenn sich sozusagen die Demonstrationen wechseln, natürlich die Leute nicht wechseln und genauso deren Ideologie nicht weg ist. Nichtsdestotrotz fände ich es erstmal wichtig, diesen Schritt zu erreichen, weil das natürlich eine gewisse Strahlkraft hat. Sie können sich da, haben da auch so ein Selbstermächtigungselement drin, wo sie merken, sie können auf die Straße gehen, niemand widerspricht ihnen. Sie werden jetzt mittlerweile hofiert von der Landeszentrale für politische Bildung, von verschiedenen Politikern und bekommen da sozusagen auch noch Zuspruch für ihre Forderung und für ihre rassistischen Statements. Das wäre natürlich erstmal wichtig, sozusagen das zu brechen, damit die sozusagen nicht noch sozusagen eine längerfristige Dynamik aus dieser ganzen Demonstrationsgeschichte mitnehmen können. Darüber hinaus brauchst du halt, keine Ahnung, es gibt da verschiedene Konzepte, die dann sozusagen im Raum stehen, Stadtteilorganisierung, klassische, logischerweise muss man auch soziale Kämpfe und die soziale Frage vielleicht auch mal stellen, nur ist das gerade, also zumindest für die Situation in Ostdeutschland, glaube ich, gerade sehr weit weg. und ja, an der Stelle sozusagen kann ich dann auch nicht direkt sagen, das geht so einfach los oder wer soll, also weiß ich gerade nicht, wer das genau machen soll. Vom Prinzip aber würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass es natürlich damit nicht beendet ist, sondern nur erstmal, man bekämpft damit halt erstmal sozusagen eine konkrete Äußerung. Aber das würde schon erstmal viel helfen, gerade auch unter dem Hinblick, dass halt, wie gesagt, sich Leute derzeit nicht auf die Straße trauen können in Dresden. Wir von vielen Leuten wissen, die auch tatsächlich erwägen, wegzuziehen und die eritreische Community in Dresden will am liebsten, also alle, die sozusagen geflüchtet sind in Dresden, die wollen weg halt. Und de facto wird das nicht passieren und de facto wäre es sozusagen dann also nötig, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass die Leute wenigstens hier einigermaßen irgendwie einigermaßen aushaltbares Leben führen können. Also wenn Pegida in der Form, wie wir es jetzt kennen, verschwinden sollte, in der Form, wie es jetzt da ist, dann ist das nur für naive Leute ein Grund zur Freude. Weil, und das habe ich vorhin, das geht aber an so einem Abend mit begrenzter Zeit und mit sehr vielen Ansprüchen, die wir haben, was wir heute Abend alles diskutieren wollten, kann man nicht so ins Feine gehen. Aber ich wollte das mit meiner geschichtlichen Andeutung, wie viele Versuche für Querfrontprojekte es schon gab, und es waren ja nur 4 und ich hätte 20 aufzählen können, zeigen. Die suchen sich neue Formen, neue Organisationsstrukturen und das ist nicht zielstrebig. Das hat auch viel mit Zufällen und weiterer krisenhafter Entwicklung und ziemlich vielen anderen politischen Fragen zu tun. Das heißt, die sind da und das Entscheidende, wenn sie verschwinden, wird es trotzdem so sein, dass sie jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, in nur 2 Monaten oder 3, ich bin großzügig, 3, die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit extrem reaktionärem, extrem weitgehend inhaltsleerem Gerede und Protestieren extrem hohe soziale Aufmerksamkeit bekommen haben und extrem hohe soziale Anerkennung. Von Oertel bei Jauch, von Landeszentrale für politische Bildung lädt ein, von diesem ganzen grauenhaften Gerede von wir haben Verständnis für die Sorgen der Menschen. Sie haben nie Verständnis für die Sorgen der Flüchtlinge oder anderer marginalisierter Minderheiten in diesem Land. Das heißt, eine ganz, so wie das vorhin richtig beschrieben wurde, ich glaube von Daniel oder von dir, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ich fand den Gedanken so richtig zu sagen, guckt euch mal an, die meisten sind so Mitte 40 oder viele von ihnen, die tragenden Kräfte sind, die haben eine maßgebliche Sozialisierung gekriegt während der sogenannten Wiedervereinigung. Ich habe mir damals in diesem Winter 89-90 in Leipzig die Demos angeguckt. Ich durfte vorher nie in die DDR, es war also auch eine Neugier und ich wusste, es gibt billige Bücher, weil Reiseführer in die Regale gibt. Das waren also sehr fadenscheinige Motive. Aber ich bin dann immer hin und habe mir diese Montagsdemos in Leipzig angeguckt und sah nur oben diese schrecklichen Reden vom demokratischen Aufbruch und von anderen sehr konservativen Organisationen, unten Fahnen von faschistischen Organisationen aus dem Westen, Anführer von jungen Leuten, die sichtbar auf dem Weg waren, sich faschistische Werte in den Kopf reinzuhauen. Und die Anführer waren Leute, in dem Moment dachte ich, scheiße, die haben dann doch im Westen alle platt gekriegt. Die trauen sich doch in Frankfurt nicht raus, weil wir gesagt haben, wir kennen auch eure Adressen. Und jetzt blühen, man konnte es sehen, die blühen auf. Und am Ende jeder Kundgebung, die ich mitkriegte, war das der Aufruf losgehen gegen alles Dunkelhäutige und vor allem gegen auch die Bunthaarigen. Alles, was sozial abweicht. Es wurden Punks in Massen verprügelt, sofern sie sich nicht in die Mensa der Uni flüchten konnten. Also das war sozusagen, und gleichzeitig redeten die in Medien immer von der neuen Freiheit und wir sind das Volk, ist was unglaublich Fortschrittliches. So, und das ist deren Sozialisierung. Und jetzt haben sie, kriegen sie einen neuen Schub, weil sie erlebt haben, wenn wir das Maul aufreißen, wir brauchen uns gar nicht anzustrengen mit dem, was wir formulieren, analysieren, muss alles gar nicht sein. Es können nur ein richtiger Eintopf voller Ressentiments sein. Und damit kommen wir in, boah, in die gesamte Lügenpresse. So, und das ist für diesen Typ von Bürger, Kleinbürger, Mittelschichtszugehörigen und so weiter, ist das ein riesiger Erfolg und das wird man sich nicht nehmen lassen. Und das trägt weiter und es kommt wieder durch welche Ecken, in welcher Stadt, mit welchen Themen, das wissen wir noch nicht. Und jetzt würde ich gerne sagen, es gibt noch eine ganze Menge. Und natürlich sind die Beiträge richtig, die sagen, das sind grundsätzliche Fragen. Ich will nur sagen, im Kapitalismus setzt alles auf Schwächung von Arbeiterbewegung, setzt alles auf Schwächung von Widerstand und nicht erst im Faschismus. Das wäre eine falsche Analyse, nur da eine kleine Anmerkung. Es gibt unterschätzte Punkte in der Bewegung. Es wird zwar ab und zu darüber gesprochen, wie schwulenfeindlich diese neuen völkischen Bewegung ist. Das kann man noch ein bisschen ausbauen und ziemlich unterentwickelt ist gegenwärtig die ganze feministische Frage, die ganze Frauenfeindlichkeit da drin. Ihr erinnert euch vielleicht im Wahlkampf in Sachsen, war das die Petri? Ich glaube ja. In einem Interview mit so einer unsäglich dummen ZDF-Reporterin wird sie so gefragt und sagt, frisch, fröhlich, kech, sehr modernes Gesicht, jung und so und sehr selbstbewusst, sagt sie, ja, sie ist der Meinung, eine deutsche Familie oder eine Familie, sie meinte eine deutsche Familie, sollte 3 Kinder haben. Die kriegt dann natürlich keine auf die Schnauze von der Reporterin, die sie gerade befragt hatte, weil die gar nicht checkte, was da dran hängt. Jede Familie braucht deutsche Familien, die anderen aber nicht. Wir müssen mehr werden. Die Gefahr besteht über Einwanderung, völlige Blutsaufmischung, Völkervermischung, wie Jürgen Elsässer das nennt. Und das sei tödlich für das deutsche Volk. Das darf nicht sein. Und daran hängt aber auch die ganze Frage von Verbot von Abtreibung, sexueller Selbstbestimmung. Die hängt mit dran. Und da kommen die Verbindungen rein zu diesen Demonstrationen in Baden-Württemberg gegen Schule und Sexualisierung der Kinder, die üben da in der Schule schon in der 4. Klasse, wie man schwul wird und das ganze Zeug. So, und das verbunden mit einer bestimmten Auffassung von Frau, die sich erstmal völkisch definiert, denn das deutsche Volk braucht mehr Kinder. Dass so eine sanft dahergesprochene Aussage, frisch, fröhlich, weil sie hat auch 4 Kinder oder wie viel, ist mir auch scheißegal, dass das daherkommt, ohne dass es am nächsten Tag und auch in der Woche drauf, ich habe darauf gelauert und gehofft und gewartet, ein Protestschrei wenigstens in ein paar bürgerlichen Medien gibt zu dieser Frage, dass irgendjemand begreift, was da gerade gesagt wurde, war nicht. Das heißt, der Rollback ist auf einer sehr, sehr breiten Front, von der politischen Korrektheit bis zu lauter Fragen, bis hin zu Detailfragen politischer Kultur und Subkulturen und so weiter. Und wir haben auf allen diesen Feldern aufmerksam zu sein. Das heißt, man muss auch organisieren, das zu merken und sich das irgendwie aufzuteilen, wie man das bearbeitet. Praktisch, aber auch eben politisch, theoretisch. Und letzter kleiner Anmerkung ist, wir haben jetzt in Frankfurt die Situation und einige sind ja wahrscheinlich auch deswegen gekommen, um mal zu diskutieren, was wir jetzt hier machen. Wir haben eine großkotzige Anmeldung dieser... Mir fällt jetzt kaum noch eine Beleidigung ein, die ich zurückhalten könnte, aber egal. Also von Frau Mund und Co. haben wir für ein Jahr lang Anmeldungen für diese Demos. Ob die das wirklich durchhalten, weiß man nicht. Ob die Stadt da nicht taktische Wege findet, ihnen vielleicht einen anderen Platz zu geben. Es ist ja, ich will es mal offen sagen, ich hoffe von der Stadt, ist niemand da und hört mit, diese Hauptwache ist ja für uns auch ideal. Also wo haben wir einen zentraleren Platz? Wenn die Demo von denen genehmigen und dann schützen müssen, können sie unsere Demos mitten in der Stadt überhaupt nicht verbieten. Weil da steht sozusagen so viel Juristisches entgegen, das kriegen sie im Moment noch nicht gebacken. Und dann ein Platz, wo alle, die als Verkäuferin oder in Büros umliegend in Geschäften arbeiten, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mitkriegen, dass da was ist. Und schon an diesem Montag, ich habe sozusagen jetzt mal die Rolle übernommen, ein bisschen zu gucken, wer da so alles kommt, und habe mir so, bin immer am Rand rumgekreist, wie so ein Schäferhund oder sowas, oder ein Border Collie, ist mir egal, wisst ihr, was ich meine. Und habe geguckt, was für Leute, und dann waren auch Leute, die einfach mich nur fragten, wo kann ich denn in die B-Ebene kommen, da waren gerade alle Fallgitter runtergefallen. Und das war interessant, weil auf dem Weg hin zum Steinweg, wo die einzige Öffnung war, konnte man richtig gut Politik machen. Also, wenn das öfters passiert, dann haben wir Transportmittel für die Popularisierung unserer Forderung durch die Ortswahl. Das ist eigentlich eine ziemlich clevere Geschichte. Ich will es nicht damit sagen, dass ich hoffe, dass die jeden Montag zur Hauptwache kommen, weil einmal im Monat würde ja auch genügen für das, was wir so an Zeit übrig haben. Aber was jetzt auch passiert, und zwar ganz schnell passiert, es gab ja erst Versuche, sich zu treffen, gescheitert, weil es Leute gab, die klug waren und die Kneipe fanden. Zweiter Versuch ausgescheitert. Jetzt gab es diese Geschichte an der Hauptwache, an dem Montag davor, mit Römerberg. Also dieses Römerbergbündnis, diese Frankfurter Nobilitäten, die dann alle paar Jahre mal eine schicksalstragende Rede halten, sehr pathetisch, die könnten eher in die Kirche gehen damit, dass sie es irgendwie auch finden, dass die Stadt weltoffen. Ich höre dann immer, es klingelt immer, es ist schlecht fürs Geschäft, wenn hier zu viele Rassisten und Antisemiten rumlaufen, aber der Grund soll mir egal sein. Es ist ja nett, wenn es dazu führt, dass die Stadt ein bisschen weniger schlimm als manche andere noch ist. Gleichzeitig paktieren aber Leute, die dann zu diesem Römerberg bin. Ich rede nicht davon, dass ich die Kundgebung nicht toll fand, dass die Stadt fand mit so vielen Leuten auf dem Römerberg, sondern einige von denen paktieren, und das sehe ich ja im Römer, genau mit, etwa mit dem Ehemann von Frau Mund, mit diesen, wir haben ja durch, in Frankfurt gibt es eine Strategie der Parteien, die im Rathaus sitzen, mit den Frankfurter großen Fs, den Medien, Bildzeitung weiß ich nicht, die haben vor vielen Jahren, 2001 etwa, beschlossen, wir berichten nicht über die Nazis, die an Römer gewählt wurden, erstmal einer, dann zwei, weil das die beste Taktik ist, um sie loszuwerden. Jetzt haben wir inzwischen 9 Figuren zwischen völkisch und Faschist. Es ist nicht ganz aufgegangen, aber die gleichen Figuren, die mit denen zum Teil gesellschaftlich verkehren, paktieren bei Bündnissen, mit denen zusammenarbeiten, wo ich immer nur staune, wenn ich da so allein im Römer sitze und gucke und sehr mal ab und zu von den Linken, aber oft doch relativ allein mich fühle mit dieser Frage. Und dann sehe ich das alles. Und dann sehe ich die gleichen Leute zum Teil, wie sie auf dem Römer sich brüsten. Und der Siegler, dieser CDU-Polizist, der auch Motorrad fährt, übler Kerl, den kenne ich von manchen Demos, das Motorrad werfe ich ihm nicht vor, sondern nur, dass er ein übler Reaktionär ist. Der steht dann da, darf auch auf der Bühne reden gegen die Rechten und sagt dann, nein, wir sind das Volk und wir rufen das jetzt mal alle. Und ich habe gehört, nur sehr wenige Leute, und ich war ja bei der Hauptwache beim Blockiert, sehr wenige Leute und hätten dann auch, wir sind das Volk, so positiv definiert gesagt. Das heißt, wir haben in Frankfurt eine komische Melange, will ich nur sagen. Und was passierte dann? Weil zu aller Überraschung, auch meiner, aber auch der bürgerlichen Politiker, auch der Medien, 4.500 Leute an der Hauptwache blockiert haben. Das ist für Frankfurt wahnsinnig viel. 4.500 Leute kam, wir kennen ja inzwischen einige gute Artikel in der FR, klein geworden, offener geworden, gut, aber Stefan Bär, ich kenne den nicht, ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, ob der Pegida nahe ist oder ob der einfach ein Idiot ist oder ob der SPD-Interessen verteidigt, ich will ihm die Antworten offen lassen, aber nur zwischen diesen dreien. Der schreit und er wird falsch angegriffen, finde ich. Ich glaube, der hat begriffen, dass das ganz schön gefährlich ist, wenn es plötzlich Leute gibt, die tatsächlich praktisch verhindern wollen und nicht nur mit kirchenhaften Reden, was sich da auf der Straße an völkischem und faschistischem Denken und Handeln auf zwei Beinen organisiert. Und dann nennt er uns, die blockiert haben, Lynchmob. Man muss sich mal über die Zunge zergehen lassen, was dieses Wort bedeutet. Das heißt, er vergleicht Leute, die blockieren, die Faschisten blockieren, nur deswegen, weil, und es waren nicht gekocht, es waren, glaube ich, nur rohe Eier, flogen, auch ein paar wassergefüllte Plastikflaschen, darüber kann man jetzt endlos diskutieren, mich interessiert es nicht. So, nur deswegen sagt er, also eine Wasserflasche, eine Plastikflasche mit Wasser gefüllt ist so gut wie einen armen schwarzen Menschen an einen Baum hängen und umbringen, ohne irgendein Gerichtsurteil, was wenigstens eine Todesstrafe rechtsstaatlich verhängt. Das vergleicht er. Also entweder dreht er durch, weil die SPD gedacht hatte, wenn Feldmann redet, ist das ganz toll für den Wahlkampf in einem Jahr. oder er dreht durch, weil er den Leuten doch näher steht, als wir das bisher von ihm wussten. Also ich weiß es nicht, wir werden es künftig sehen. Aber das bereitet uns auch ein bisschen vor, mit welchen Angriffen und welchen Auseinandersetzungen wir es zu tun haben, wenn wir jeden Montag dahin gehen, was wir tun müssen, unbedingt in vielfältigster Form. Aber wir werden auf einen Teil dieses Bürgertums natürlich verzichten müssen. Aber ich meine, wir kennen das ja nicht anders, oder? Ja. Danke schön auf jeden Fall für den Vortrag. Vor allen Dingen danke an den Genossen aus Dresden. Es ist ja immer sehr gut, wenn man mal was aus erster Hand hört, wenn man selber nicht dabei war. Was ich ein bisschen vermisst habe heute Abend, war, dass es am Anfang darum ging, dass wir schauen wollten, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede dieser neurechten Massenbewegung. Und da hatte Daniel am Anfang gesagt, dass es ein antiwestliches Ressentiment gäbe. Und ich sehe auf jeden Fall den Anti-Amerikanismus, der sich bei beiden Strömungen widerspiegelt. Aber jetzt ist es ja schon auch so, dass da sehr unterschiedliche Positionen kommen zu eben diesem Thema Ost-West und was das bedeutet. Denn es geht ja schließlich auch bei Pegida um das Abendland. Das ist ja jetzt nicht anti-westlich, sondern das ist ja eine spezielle Auslegung von Westlichkeit. Und deshalb möchte ich als Frage gerne stellen, hat es vielleicht was damit zu tun, dass wir so schwierig an diese Konzepte rankommen, dass sich das ein Problem jetzt entzündet hat oder scheinbar entzündet hat, die in der Linken selber sehr umstritten sind. Also gerade das Thema Ukraine-Konflikt, was von den Mahnwachen thematisiert wurde und gerade das Thema politischer Islam und Islamismus, das sind in der Linken hochgradig umstrittene Themen und deshalb finde ich es auch irgendwie, also ich finde natürlich, dass man sich irgendwie einheitlich dagegen stellen sollte als eine Linke auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wie macht man das denn, wenn wirklich Gruppen jetzt nicht nur geteilt in anti-autoritäre, autoritäre, sondern eben durchgängig aus einer Partei und so weiter gespalten werden an diesen Fragen, wenn man überhaupt kein wirkliches linkes Konzept dessen hat, was für Probleme stehen wir hier gegenüber und deshalb auch irgendwie es so leicht ist für Ken Jebsen, sich da als Linker oder jenseits von rechts und links zu präsentieren und Noam Chomsky und Erich Fromm irgendwie in die Kamera zu halten. Das empfiehlt er nämlich Leuten auch zu lesen. Also dazu würde ich mich freuen, noch ein bisschen was zu sagen. Ja, ich wollte auch das so aufpacken, zum Antiwestlichen, aber jetzt hat es jetzt erst gesagt. Machst du ein bisschen lauter, ich kann dich praktisch nicht verstehen. Ich wollte auch zu dem Antiwestlichen darauf hinweisen, dass, das hat jetzt eh schon gesagt, dass es ja durchaus halt sozusagen pro-Europa ist. Was er so, also ich meine nicht nur, was die pro-Europa so vom Namen her, sondern halt irgendwie pro-westliche Werte, also noch spezieller. Und wenn ich ein bisschen auf Dennis Vortrag eingehen darf, weil ich hätte da zwei Fragen. Und zwar hat es ja sechs so Punkte aufgezählt und was mir quasi gefehlt hat, war irgendwie so eine, sagen wir, so eine ganz starke Konzentration auf sowas wie Anti-Islam, wenn man das nennen will, also halt bei Rogesa und bei Pegida. Und ich meine, es kommt schon sehr wesentlich, das ist ja auch, was ich einfach irgendwie im Namen drin, du würdest dann sagen, das motiviert die Leute quasi nicht. Oder warum fehlt das bei dir? Also irgendwie. Also ich meine, der, ich weiß nicht, wie du heißt, aber der Dresdner, Genosse, hat ja, das, sind, also meine, das ist sozusagen irgendwie so der erste Effekt, das halt der Effekt ist, quasi die Leute, die sind im antimuslimischen Besitz und halt so leid, also richtig körperlich zu spüren bekommen. So. Und das wäre halt das eine und das andere, du hast irgendwie gesagt, dass du jetzt nicht mit so einer Krisenerklärung machen würdest, sondern halt mit der Veränderung des Diskurses in den letzten 20 Jahren. Fand ich also sagen, also in einem Punkt auch passiert, wie du das gemacht hast. Das, aber ich würde halt sagen, dass quasi halt sozusagen die notwendige Veränderung des Diskurses, dass dann die Krisenpsychologie funktionieren kann. Und halt, also ich meine, das ist, ich sage jetzt mal seit circa 8 Jahren oder so, dass halt sowas wie Gesellschaft zerrüttet, sich Ängste aufbauen und dann sowas wie die Ursachen, irrationalerweise Ursachen gesucht werden. Diese Rücken von selbst irrational zu erklären kann, das ist doch der Motor, der Leute sozusagen da jetzt da, also motiviert, Impulse gibt, Energie gibt, und ja, vielleicht eine dritte Frage an Jutta. Ganz kurz eigentlich. Ich verstehe dich fast gar nicht. Ja, du hast ja sehr stark an Antisemitismus gemacht, ich wollte einfach nur kurz nachfragen. Also auf der Pegida Selbsterklärung, da steht ja christliche paar Sachen, die mir da die mir ein bisschen gefehlt haben. Und zwar, das war ja ganz gut auch zu hören, das war mit den Mahnwachen und so weiter. Das, was mir ein bisschen gefehlt hat, war so die Einschätzung, wie läuft das mit den etablierten Parteien, auch die Linkspartei, die sich überhaupt nicht klar positionieren kann. Gerade weil Pedram Chaya ja auch so ein Kumpel von Ken Jebsen ist und da komme ich auch ganz schnell wieder zu etablierten Linken, wie Attac und sowas. Wie schätzt man das ein? Das hat sich auch keine Partei bislang außer die Partei wirklich aktiv gegen. Nein, also richtig nicht. Ihr seid doch gar keine. Pegida, so ein Dreck wollen wir nicht, das sind Nazis. Wir sind die Einzigen, die das Maul aufmachen, was ich ein bisschen peinlich finde, denn wir sind die einzige Partei, die nicht finanziell gut ausgestattet ist in diesem Land und wir würden gerne sehr viel mehr machen auf allen möglichen Demos. Was mich zu den Demos in Frankfurt bringt, es ist so, dass Heidi Mund ja Demos anmelden wollte für ein ganzes Jahr. Sie hat es nicht geschafft. Die Ordnungsbehörden haben ihr das bis Ostern zugestanden, weil Ostern neben der Katharinengemeinde es nicht geht, dass da so ein Lärm veranstaltet wird, weil österliche Gottesdienste dort stattfinden. Die dürfen nicht gestört werden per Gesetz. Es ist allerdings so, dass unsere Kundgebung 20 Meter weiter genehmigt wurde bis Ende März bislang und auch bis darüber hinaus. Ich kann nur jedem sagen, selbst wenn Pegida pausieren muss, dass wir uns weiter an der Hauptwache versammeln und dass nächste Woche Montag ihr bitte ganz viel Kraftwerk mitbringt. Ihr könnt uns auch schreiben, denn letzte Woche Montag war es so, dass die Polizei verboten hat, nicht angemeldete Musikanlagen und Krachgeräte, die mussten dann entfernt werden. Die Leute wurden mit einem Platzverbot vom Platz gestellt. Das ist so, wenn ihr uns schreibt, was ihr mitbringen wollt, dann können wir das anmelden. Das ist gar kein Problem. Ihr verhaltet euch ja wirklich wie eine richtige Partei. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Worten zu hören. Und wir benehmen uns wie eine gute Partei, denn wir sind im Europäischen Parlament und wollen ja auch Herrn Munds Sitz im Stadtrat ergattern. Von daher, diese Anmerkungen und diese Fragen mit etablierten Parteien und gemäßigten Linken, wie ich sie nennen möchte. Vielen Dank. Magst du anfangen? Ja, es waren ein paar Fragen an mich. Ich versuche mal sozusagen das mit dem anti-westlichen Ressentiment sozusagen kommt tatsächlich, zeigt sich natürlich einmal auch als Anti-Amerikanismus, als Formulierung wie Deutschland muss sich aus seiner Rolle als Vasallenstaat befreien. Also das ist sozusagen sehr offensichtlich. Das Zweite ist, dass vielleicht ein bisschen tiefergründiger ist, sozusagen, dass das aus einer bestimmten Vorstellung von direkter Demokratie, von Volksdemokratie geht, die sozusagen eine andere ist als eine der Aufklärung des Interessenstreites und Ausgleiches sozusagen. Und weil sozusagen die Vorstellung, also ich habe da tatsächlich noch keinen Redner das Wort Interesse tatsächlich hören sagen von dem, was er sozusagen als Volk da spricht, sondern es ist die Meinung des Volkes und die ist so und die ist natürlich so und das muss unmittelbar umgesetzt werden. Das ist sozusagen, das ist das eine. Das zweite ist, dass daran sozusagen alles, was dem entgegenspricht, ist Zersetzung. Das kommt von außen und ist böse. Und dieses Böse wird vor allem immer lokalisiert darin, dass eben sozusagen Deutschland von den Siegermächten abhängig ist, oder hauptsächlich die USA, dass irgendwie am Ende die Juden in den Schaltzentralen der Welt sitzen und so weiter und dass sozusagen dieses Interessen an sich, Interessenvertretung an sich nicht das deutsche Volkes Sache ist, sondern das deutsche Volk ist eine organisch natürliche Einheit, die einen organischen Volkswillen hat und kein Interesse. Und das sozusagen ist der Kern dessen, erstmal, dass es hauptsächlich auch immer, also das ist auch eine Tradierung, sozusagen eine Entstehung dieser ganzen, des deutschen Nationalismus insgesamt, des völkischen Nationalismus sozusagen aus der Romantik gegen die Ideen der Französischen Revolution. Das ist ein ganz zentrales Moment im 19. Jahrhundert, in sozusagen, was sich durchtradiert durch die ganze Zeit. Und Das kommt in solchen völkischen Vorstellungen immer hoch. Das zweite ist, Pro-Europa ist, also und das ist natürlich verbunden tatsächlich mit aus, dass alle verschiedenen irgendwie Bewegungen meinen, naja, irgendwie, jetzt muss man doch mal endlich auf Putin zugehen und wir wollen keinen Krieg mit Russland und das arme Russland. So was sozusagen tatsächlich auch immer schon in der Weimarer Republik, in der konservativen Revolution, bei Spengler, bei Möller-Vandenbrück, sozusagen kann man das alles nachlesen, da kommt genau das auch schon vor, bei dem ersten Nationalbolschewisten, der aus der Deutschen Nationalen Volkspartei war, 1919, ein Herr Elsbacher, sozusagen, der sich auch lieber mit Russland gegen den Westen verbünden wollte und so weiter. Das sind sozusagen, das ist irgendwie so ein ganz natürliches, offensichtlich ganz natürliches, in Anführungsstrichen, Paar. Denn bei Spengler und so, das war ja nicht bloß das Land sozusagen, als nee, Bundeswehr, aber, sondern das war der Sozialismus, der war für die ziemlich wichtig. Nein, auch das war vor allem sozusagen irgendwie die Vorstellung von einer russischen Seele, die, die noch im, die tatsächlich als Vorbild irgendwie natürlich mit der Umgebung lebt und da wurde sich auch irgendwie auch von so rechten Deutschen irgendwie auch der Bolschewismus als sozusagen die natürliche Form des Russen darin zu leben irgendwie zurecht gedacht. Man kann das, das kann man alles nachlesen. Das ist aber oft grauenhafter Schwachsinn. Das macht keinen Spaß. Deswegen sozusagen, also bei Spengler ist es ja dieses, ich kenne mich jetzt in der Literatur nicht so aus, aber es ist dieses Dostojewski, glaube ich, gegen Tolstoi und Tolstoi ist so der westliche Marxist und der so der Böse ist und der andere der... Das ist sozusagen, das sind so verquere Verbindungen, die sich tradieren. Das zweite Pro-Europa muss man dann auch nochmal sehen, dass ich habe es jetzt, glaube ich, ich glaube, das war jetzt in Leipzig bei der Legida, wurde das so formuliert, ich weiß jetzt nicht, ob auch bei der Pegida inzwischen, bei dieser neu formulierten Forderung, dort wurde gesagt, sozusagen, es geht um ein Europa der Vaterländer. Das ist eine ethnopluralistische Formulierung, typisch Neurechts, das ist sozusagen die Vorstellung von einem Europa. Also sozusagen, es geht da immer halt gegen die EuDSSR quasi in Brüssel, die armen Deutschen auch so knechtet, wie die Welt ja die ganze Zeit erfahren kann, durch die Austeritätspolitik. Und sozusagen, das ist eine ganz andere Vorstellung von einem Europa. Das hat sozusagen mit einem aufgeklärten Europa oder so relativ wenig zu tun. Daher auch Anti-Islamismus fehlt. Ich habe... sagen wir auch die Frage des politischen Islam, das dir auch wichtig ist, erstmal vielleicht der Anti-Islamismus. Ich habe das tatsächlich erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil ich das so offensichtlich fand. Ja. Sozusagen halt, das ist eine Form, wie gerade eine Feindbestimmung funktioniert. So, das heißt für die für eine emanzipatorische Linke natürlich nicht, dass man sich nicht irgendwie mit dem politischen Islam auseinandersetzen sollte, sondern dass man auch das sozusagen auch nochmal, damit kommen wir zu dem Punkt Krisenerklärung, das wollte ich nur hier nicht machen, wegen der kurzen Zeit, auch die Form des politischen Islam und dieses Terrorismus und dieser merkwürdig klerikal-faschistischen Ideologie und Praxis sozusagen muss natürlich auch kritisiert werden und bekämpft werden am Ende, aber es muss sozusagen, dafür reicht es halt, also muss, glaube ich, eine Linke, eine emanzipatorische Linke auch sozusagen die adäquaten begrifflichen Mittel finden und suchen. Und es sozusagen tatsächlich auch nochmal eben nicht, wie es häufig gemacht wird, sozusagen, und wo sich dann irgendwelche merkwürdigen Strömungen auch wieder mit irgendwelchen merkwürdigen Pegidas treffen, aus dem Koran zitieren und sagen, da steht schon, so machen die das genau. Irgendwie also so eine komische idealistische Kritik quasi formulieren, sondern tatsächlich, was viel mehr Arbeit ist, eine materialistische Kritik sagen an der Entstehung von auch solch, so einer religiösen Krisenverarbeitungsstrategie zu machen und dann zu fragen, warum ist das in welchen Ländern entstanden, warum ist das sozusagen im Irak gerade so und sozusagen warum ist im Iran die iranische Revolution so gescheitert, was ist sozusagen da schiefgelaufen. So, das müsste man sozusagen, was hat sich dann entwickelt und wie hat sich die Gesellschaft auch materiell entwickelt, dass sich bestimmte Ideologien sozusagen durchsetzen konnten. Das ist nur mit einer fundierten, sozusagen materialistischen Gesellschaftsanalyse zu machen, ist aber schwer, weil natürlich man dafür Mittel braucht, das zu tun. Aber die Linke müsste es eigentlich machen und sich nicht auf so einfache idealistische Erklärungsversuche zurückziehen. Gut, vielleicht so viel. Ach, ich bin immer ganz dankbar, wenn die Linke neue Aufträge kriegt. Ich stimme ihr dankbar einfach voll zu und fand den sehr schön, bis auf diesen Schluss, weil ich denke, es sind eh zu wenig Leute im Moment, die sich bestimmte Formen der Arbeit machen. Und ganz besonders, wenn es um materialistische Analysen geht. Ich glaube, an der Frankfurter Universität, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage, haben sie es geschafft, dass es heute nicht einen einzigen Lehrstuhl mehr gibt, auf dem ein Marxist sitzt. Nun egal, welcher marxistischen Richtung, man wäre ja schon mit wenigen sehr zufrieden heutzutage. Es gibt niemanden mehr. Das heißt, es gibt auch keine Finanzierung für Forschung. Das ist alles, was ich kenne in dem Spektrum. Ab und zu kriegt mal jemand irgendwo ein Stipendium und dann kann man eine Mischfinanzierung machen. Das ist aber dann Glück. Alles, was ich kenne, ist selbst gemacht. Das heißt, umso mehr müssen wir als Minderheit, die wir sind, akzeptieren, dass wir Minderheit sind und versuchen, unsere Qualität zu erhöhen, um dann die strategischen Debatten zu führen, nämlich was untersucht man, was ist prioritär, und ich finde nicht prioritär, sich jetzt sozusagen die begrenzte Kraft, die wir haben, darauf zu setzen, jetzt zu untersuchen, was der Islam ist. Das, was wir darüber wissen, reicht für die gegenwärtige Auseinandersetzung. Und ein paar andere Sachen würde ich in so einem Streit, der dann unter linken Wissenschaftlern stattfinden könnte, würde ich die Schwerpunkte anders setzen. Nicht auf das, weil das jetzt eine Frage aus dem Publikum war. Zum Beispiel, das ist natürlich willkürlich, würden wir dann uns verzehnfachen in der Zahl. Und es gibt eine Gruppe, die sich der Frage gern annehme, kann man das gerne machen. Ich habe da keinen grundsätzlichen Vorbehalt. Ich finde nur anderes im Moment wichtiger, was ja zum Teil von uns dreien hier in der Diskussion auch gesagt worden ist. Zu den einzelnen Fragen nur ganz kurz. Zur Partei, ich musste so lachen, weil ich gar nicht wusste, dass ihr euch echt als Partei versteht, aber so wie du geredet hast, war es ja echt schon Wahlkampf. Kommunalwahlen sind erst in einem Jahr, du kannst noch ein bisschen langsam machen. Ja, genau, es verpflichtet. Und ich fand das so lustig, es war früher ein bisschen so wie früher die DKP, die sagte, wir sind die Partei, wir sind das Dach, kommt zu unserer Kundgebung, wenn die anderen euch nicht lieb haben, wir haben den Lautsprecher. Ich musste schon, also irgendwie hat mich das so an früher erinnert, aber das will ich dir gar nicht unterstellen, ich wollte dir nur meine romantischen Assoziationen sagen. Und das, ja genau. Ja, also ich bin mal gespannt, das würde mich ja freuen, wenn die Partei sich auch inhaltlicher Auseinandersetzung und Analyse bemächtigt. Das fände ich nett, sonst hätte ich den Eindruck, die Partei ist eine Partypartei. Aber das ist natürlich eine ganz böse Annahme jetzt von mir. Ich hatte nur so spinnerte Gedanken, weil ich neulich so einen Brief kriegte aus dem Europaparlament. Das fand ich ganz süß. Ich machte auf und da flog mir ein Hunderter entgegen. Das war toll. Eine Spende für den Prozess, den ich mit Jürgen Elsässer habe. Und ich habe mich gefreut und dachte, wow, die haben... Also echt, und dann falte ich den Brief, in dem der Hunderter drin lag, auf und war es eine Rechnung für 106 Euro, die ich an ein Konto zu überweisen hätte. Ich will nur hier sagen, ich werde diese Rechnung nicht bezahlen, ich nehme das Wort Spende wörtlich. Also ich behalte die Asche einfach. So, und zum Thema Russland. Es ist sehr schön angedeutet, auch in dem Beitrag von Daniel, dass die Kritik, also und das geht zusammen jetzt mit der Auseinandersetzung, die auch deine Frage war, bestimmter linker Fraktionen, also gemeint ist damit natürlich das, was sich gegenwärtig dann Auseinandersetzungen der Linkspartei vollzieht. Es ist ja ein irrwitziges Missverständnis, dass diejenigen, die sich gegenwärtig freundlich auf Russland beziehen, deswegen Linke oder gar Marxisten seien. Das spielt ja ganz viel von dem eine Rolle, was Daniel sagt, dass es reaktionär verkitschte, romantische, sonst was, also nicht jeder, der jetzt sagt, Russland hat auch berechtigte Interessen und das soll man alles tun. Viel von dem ist ja richtig. Ich würde zum Beispiel jederzeit sagen, selbstverständlich müssen zum 8. Mai muss auch Putin in seiner Rolle als Vertreter Russlands in den Bundestag eingeladen werden. Das ist mir so ganz egal, was für einen Charakter der hat. Da geht es um eine völlig andere politische Aussage an diesem Tag. Aber jetzt gibt es ja auch so Zustimmung zu allen möglichen russischen Sachen und mangelnde Distanzierung zu Dugin und anderen eurasischen Nationalisten, die dann mehr mit russischer Seele und dem ganzen Schmonzes zu tun haben, als etwa mit irgendeinem positiven linken Bezug auf die Oktoberrevolution und dem, was die für die europäische Geschichte bedeutet hat. Da geht im Moment alles durcheinander. Das heißt, da gibt es wirklich nicht nur die oder die Position, sondern ein Mehrfaches. Und gerade auch in der Linkspartei. Das ist ja völlig verrückt, dass da gibt es sehr, sehr nette und vernünftige und kluge Linke. Es gibt aber auch wirklich diese Fraktion von Nationalbolschewisten wie dem Dieter Dehm und ein paar anderen Figuren drumherum, wo mir schon schlecht wird, wenn der Brecht Lieder singt, weil er sie nur versaut. Oder Bella Ciao, unglaublich maßlos verkitscht übersetzt. Also da geht mir mein Musikgeschmack doch vor so einem verrotteten Zeug. Und dann eben die Definitionshoheit beim Antisemitismus in einer so reaktionären Weise ausüben möchte, dass er noch ein bayerisches Landgericht übertrifft. Das muss man sich auch mal vorstellen. Aber sich dann hinstellt und sagt, er ist nun der Anführer und die Avantgarde der Marxisten, Leninisten und überhaupt der Linksradikalen in der Linkspartei. Das muss man solchen Leuten wegnehmen. Ja, das geht gar nicht. Aber natürlich müssen das die Leute in der Linkspartei machen, die da auch einen Ekel kriegen. Ja, also die haben da noch ziemlich viel Arbeit vor sich, wenn sie das überhaupt gewinnen. Weil quer geht ja dazu, dass jetzt auch manchmal so eine Kritik, wenn man sie flach und undifferenziert äußern würde, an solchen Leuten wie dem, Leute zustimmen, die das antikommunistisch meinen und die das sozusagen pro-NATO und pro-imperialistische Strategien meinen, wo man dann aufpassen muss, nicht Unterstützung von der falschen Seite zu kriegen. Also auch da mixt sich ganz viel und man kommt mit alten Fraktionieren, mit alten Begriffen und deswegen ist völlig richtig zu sagen, die Arbeit an Kategorien und eine Durchdringung, eine untereinander in den Kreisen, in denen man sich grundsätzlich einig zu sein scheint. Gerade da ist inhaltlicher Streit vollkommen notwendig, weil man sonst nicht klüger wird und diese komischen neuen Entwicklungen nicht wirklich in den Begriff und damit auch nicht politisch in den Griff kriegt. Das muss sich verbinden mit Straßenkampf. Die Blockade hält nur durch, wenn sie da eine Verbindung hat zu Menschen, also wenn es möglichst die gleichen sind, manchmal teilt sich es arbeitsteilig auf, aber wenn da eine enge Verbindung besteht zu Köpfen, die darüber nachdenken. Und die Analytiker müssen auch auf die Straße, weil ich glaube, theoretische Arbeit funktioniert besser und die Köpfe kriegen Sauerstoff, wenn man sich dem krassen Straßenkampf auch stellt. Also da müssen Verbindungen sein, die natürlich in jedem Leben, in jeder Biografie, in jedem Zustand, in dem wir uns biografisch unterschiedlich befinden, ein anderer ist. Und zu den durchgehenden Achsen sage ich jetzt nichts mehr, weil ich habe vorhin schon als einen Strang beschrieben, das Antisemitische und ich will nur, weil ich Herrn Elsässer heute so geschont hat, ich wollte euch mit dem nicht nerven und vielleicht haben wir demnächst nochmal so die Veranstaltung hier in der Stadt und dann kann man sich ein paar Sachen angucken. Bei dem geht, und das ist wirklich interessant, der macht nicht nur eine Biografie wie Rabehl oder wie Horst Mahler, von ganz links bis ganz rechts, sondern bei dem geht auch das Völkische und das Antisemitische durcheinander und da er Teil von, oder miteinander, da er Teil der Mahnwachen war, ein wesentlicher Ideologe und Redner. Jetzt auch Hogeser und Pegida und Legada. Es gibt nichts Rechtes, wo er nicht auch noch mitgeht und vollkommen drin ist und zujubelt. Der hat eine Rede gehalten, die war für mich ziemlich aufschlussreich, als er bei den Mahnwachen ganz früh im April letzten Jahres das törichte Occupy-Klischee von den 1:99% übernahm. Und das ist eine völkische Sprechweise. Brecht das mal runter. Er redete und sagte 1% der internationalen Finanzoligarchie, also da ist ja wieder die jüdische Weltverschwörung, erwürge und erdrossel die 99%, darunter Arbeiter, Arbeitslose, Elende und auch viele Unternehmen und Firmen in ihrer Zinsschlinge. Auf einem Vortrag, ich muss ja recherchieren, auf einem Vortrag, hat er noch gesagt, die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Cholokowski sind schuld und das englische Königshaus und die Saudis. Also er nennt erstmal, also warum soll diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Bei der Aufzählung dieser 6 Personen oder Gruppen sind 4 dabei, die jüdischer Herkunft sind oder sein sollen, ist auch völlig wurscht. Und dann wird drangeklebt englische Königshaus und die Saudis, damit es nicht so auffällt. Und er übersetzt das und sagt auf einer Rede, das Zitat muss ich mir gerade noch rauspicken, auf einer Rede in der Schweiz, Nee, das finde ich jetzt so schnell nicht. Egal, mache ich es kurz. Sagt er ganz deutlich das alles nochmal, lobt die Schweizer für alles, was da irgendwie volksbezogen und positiv völkisch ist und sagt dann auch nochmal, dass er, das muss ich doch finden, das ist so ein Hammerding, so ein Hammerzitat, das kann ich euch einfach, das muss ich euch einfach noch schenken. Augenblick, darum geht es nicht. Nicht Psychiatrisierung von politischen Gegnern, damit kommt man nicht weiter. Nee, ich finde das jetzt, verdammt, ich finde es nicht, egal. Also er sagt dann, ja, er sagt dann noch, er zählt auf und sagt, also ich mache es mal in meinen Worten jetzt, das deutsche, die deutschen Unternehmen seien ja durch den Zweiten Weltkrieg ein bisschen in ihrem Ruf angeschlagen, weil man ihnen unterstellt habe, irgendwie in Osteuropa, in den besetzten Ländern Beute zu machen und böse Dinge zu tun. Aber das sei heute nicht mehr so. Die machen ganz gute Geschäfte und ganz, ganz nette Geschäfte. Und sie zahlen auch im Gegensatz zu den Amerikanern mit richtigem Geld. Und dann führt er etwas aus, wo man am Schluss nur schließen kann. Er ist der Lobbyist einer ganz bestimmten Fraktion, und zwar wahrscheinlich des Schwäbischen, aber ich sage mal freundlich des deutschen Rüstungskapitals, was man sozusagen als mittelständische Betriebsgröße nennt. Da sind die ganz klaren Interessen. Da hat man das Völkische angedockt an den Ausschluss der anderen, den antisemitischen, das große antisemitische Ressentiment, mit der direkten Bezugnahme auf eine ökonomische Basis und auf die Interessen dieser Machtgruppe. Also da kriegt man das richtig vorgeführt. Ich soll noch was sagen zu Israel. Ach so, da war die Frage zu Israel, richtig. Es gibt tatsächlich, und das ist ja, muss einen nicht so schrecklich verblüffen, es gibt Rechte, Teile von Rechten und von rechtsradikalen Gruppen, die, das haben wir jetzt bei der Mund gesehen, ich glaube zwei Israel-Flaggen hatten sie mit an der Hauptwache. Der Philosemitismus ist nur die andere Seite des Antisemitismus und wenn man sich reinwaschen will, dann tut man so, als sei man ganz, ganz lieb mit Israel. Und das zeigt ja auch, also ich hatte auf der Lesereise in Israel, haben mir ja Freunde gesagt, ob ich denn eigentlich ein Problem kennen würde, ich kannte es nicht. Und das Problem war, ein wie hoher Anteil von durchgeknallten Christen in Jerusalem Gottes- oder Jesus-Erscheinungen hätten. Und dann kam das, dachte ich, es kommt irgendeine politische Ausführung. Nein, es war ganz praktisch, das fand ich sehr entzückend. Was für ein großer Aufwand das sei, die Leute alle psychiatrisch nur zu versorgen und dann auf schnellstem Weg loszuwerden und nach Hause abzuschieben. Aber darüber hatte ich mir noch nie im Leben Gedanken gemacht. Und deswegen fand ich das nicht so schwer, mir zu überlegen, was das jetzt bedeutet, wenn da mal eine Israel-Fahne auftaucht. Es macht das Problem nicht kleiner, es ist der Versuch eines Alibis und es liegt natürlich auch darin, der falsche Bezug auf Nationen. Aber die Israel-Debatte schaffen wir heute Abend nicht auch und deswegen lasse ich sie raus. Die können wir gern andermal führen. Gibt es denn noch weitere Fragen? Alle packen schon zusammen. Okay, dann schließen wir vielleicht für heute Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Ein kleiner Veranstaltungshinweis. Und zwar, wo wir gerade beim Antisemitismus sind. Am 12.02. organisieren wir einen Vortrag mit Eva Zumwinkel unter dem Titel Je suis Juif, antisemitische Zustände in Frankreich. Wie gesagt, 12. Februar, 18 Uhr im Café Kotz. Ansonsten vielen Dank, dass ihr hier wart und einen schönen Abend noch. Applaus